Gehört? September 2024. Da war doch was. Teil 2 der Urlaubserlebnisse 2024 endete mit einem Sonnenuntergang im Hafen von Dorum-Neufeld. Die älteren Hörenden erinnern sich. Teil 3 beginnt einen Tag später in Cuxhaven. Meine Holde hatte uns tatsächlich noch am Vortag telefonisch 2 Plätze für die Führung durch das Vorkugelbake sichern können. Da der Spaß um 14.30 Uhr beginnen sollte, hatten wir noch Zeit für einen kleinen Spaziergang an der Küste, sprich vom Parkplatz Fort Kugelbake über den Strand Döse-Dune am Badestrand Grimmershörnbucht entlang zum Fähr- und Yachthafen Cuxhaven und zurück. Viele Radfahrende, viele Strandkörbe, dazwischen wir schnellen Schrittes bei höheren Außentemperaturen, was nicht folgenlos bleiben sollte. Herzlich willkommen hier im Artilleriestudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 230, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Wir steuern hart auf die diesjährige Urlaubszeit und das Sommerloch zu. Ideal, um zwischen Pfingsten und den Brückentagen ein letztjähriges Urlaubserlebnis einzustreuen. Ja, es hat ein wenig gedauert, aber versprochen ist versprochen. Beamen wir uns zurück ins Jahr 2024, als meine Holde und ich nach eingangs erwähntem Spaziergang den Ticketverkauf in der Fort-Kugelbakenhalle erreichten. Es herrschte bereits reger Andrang. Maximal 20 Personen pro Führung und einige Kurzentschlossene wurden bereits abgewiesen, weil die Maximalanzahl erreicht war. Tatsächlich war sogar schon eine extraordinäre 2. Führung 45 Minuten später anberaumt und auch dort waren nur noch 2 Plätze frei. Gut, dass wir angemeldet waren, meiner Holden sei Dank. Weil wer nicht fragt, auch nicht gewinnt, frug ich den Führenden, ob die Möglichkeit bestünde, die Führung aufzunehmen und senden zu dürfen, wofür ich überraschend die Erlaubnis erhielt. Drum hier und exklusiv der Audiomitschnitt der Führung, der wir beiwohnen durften, nebst meiner Stimme aus dem Off. Blöd nur, schwer atmend, eine Menge Lärm, nicht unbedingt optimal, aber ich konnte dem Herrn ja nicht noch ein Lavaliermikrofon anklemmen, zumal ich kein 2. dabei hatte. Also wer möchte, kann sich diesen Audiomitschnitt antun. Er ist nicht ganz so schlimm wie der damals im Leuchtturm, aber naja, optimal ist anders. Nun denn, hört selbst. Ja, meine Herrschaften, darf ich einmal um Gehör bitten für diejenigen, die an der Fortführung teilnehmen möchten. Meine Güte, eine große Gruppe, wunderbar. Also ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen im Namen vom Veranstaltungszentrum Nordsee-Halbertouristik. Mein Name ist Sven Hutzfeld, ich bin ein paar Jährchen über 50 Jahre alt, gebürtiger Cuxhavener und ebenso lange auch mit diesem Fort hier aus Privaten vertraut. Mit mir werden Sie heute die Fortführung bestreiten. Und als erstes wollen wir ganz kurz mal klären, was erwartet Sie heute? Wir werden einen kleinen geschichtlichen Exkurs durchlaufen. 1803 fangen wir an, so zwischen 1803 und 1806 bis 1870, um einmal zu sehen, warum ist überhaupt ein Fort hier gebaut worden? Aus welchen Beweggründen? Dann haben wir 10 Jahre der Bauzeit mit einer militärischen Besetzung, durchlaufen 2 Kriege mit einer Nachkriegsnutzung. Dann sind 1,5 Stunden schon rum. Die habe ich nämlich da Zeit für. Wenn Sie aber ganz besonders gut mitmachen, und das hoffe ich, dann schaffen wir auch 2 Stunden. Also Fragen stellen. Ich versuche die in der Regel sofort zu beantworten, es sei denn, wir haben irgendwo Exponate, wo man das besser erklären kann oder Räumlichkeiten. Fotografieren ist natürlich erlaubt, unbedingt erwünscht. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, viel Spaß, wenn Sie keine Fragen haben. Dann verlegen wir jetzt einmal Richtung Deich. Folgen Sie mir bitte. Wir haben hier die erste Station, Cuxhaven. Zur Orientierung, Cuxhaven, nördlichste Stadt Niedersachsens, hier der Ausläufer. Wir haben grob, diese Richtung ist Norden. Wenn wir den Straßenverlauf hier einmal folgen würden, in Verlängerung haben wir die Kugelbake, dort die Trennung zwischen Elbe und Nordsee. Die Elbe einlaufend aus Hamburg kommend in unsere Nordsee. Von hinten die Weser in die Nordsee. Wir sprechen hier grundsätzlich von unserem Elbe-Weser-Dreieck. Wenn Sie nach Ihrem Urlaub zu Hause sitzen vorm Fernsehen und es regnet bei Ihnen und Sie sehen Elbe-Weser-Dreieck, schönes Wetter, wissen Sie, ich sitze in der Sonne und denke an Sie, an diese Führung. Cuxhaven, zu der Zeit haben wir natürlich schon Deich gehabt, nicht so hoch wie jetzt, nur halb so hoch. nicht ganz so weit landseitig. Primär natürlich Küstenschutz, sekundär aber Landgewinnung. Wenn wir dort hinten einmal runterschauen, haben wir dort starken Waldbewuchs. Zu der Zeit, so um 1806, waren das alles moorige Wiesen, Wasser durchtränkt und das zog sich hier bis in die Landzunge heraus. Man sieht hier noch die restlichen Ausläufer. Also Landgewinnung war hier natürlich auch der Deich für vorgesehen. Wirtschaftlich gesehen, Cuxhaven war schon Hochseefischerei, Tiefseefischerei, Krabbenfischerei, natürlich ein Schwerpunkt Schiffsbau, Netzbau, das ganze Gewerk, was um den Hafen drumherum anging und Walfang. Warum habe ich jetzt den Walfang extra genannt? Wie bitte? Gibt es überhaupt Wale? Ja. Aber ja. Hier noch? Aber warum habe ich das separat genannt? Weil es ein ganz anderes Gewerbe ist. Wir haben die Fischerei und der Wal ist ein Säugetier und das ist die Jagd. Wir haben die Fischerei und die Jagd gehabt. 1760 schon beginnend hier waren wir mit involviert, aber mehr Holland und Hamburg, die waren sehr, sehr stark im Walfang mit involviert. Wir mit kleinen Zügen, weil die Infrastruktur noch nicht so ganz ausgeprägt war. Tourismus haben wir aber auch gehabt. Wir haben schon zu der Zeit ca. 25 Ferienwohnungen gehabt. Nicht so, wie wir sie heute kennen, Drei-Zimmer-Souterrain-Wohnung. Es waren einzelne Zimmer in Häusern, die mit angeboten sind für Prinzessinnen und Prinzen, die dort genutzt worden sind. Also wir hatten einen kleinen Tourismus schon. Der sollte sich aber ca. 1816 durch Amandus Abendbrot, Namensgeber unseres Gymnasiums, ändern. Der hat nämlich hier drei Bäder aufgebaut. Unter anderem ein Karrenbad hier in der Bucht, wo die Prinzessinnen auf Pferdekutschen zu Wasser gefahren worden sind. Es wurde ein Zelt drüber gespannt und innerhalb der Kutsche konnten die Prinzessinnen dann baden. Bikinis gab es nicht, es gab nur so wallende Kleider und man war noch sehr genannt. Aber daraus resultierte ein steigender Tourismus. Wenn Sie jetzt hier entlang fahren, dann sehen Sie einmal die Prinzessin trifft, die Badehausallee mit dem Badehaus. Das sind alles Relikte aus der Zeit 1810, 16 bis 1890, die hier langsam den Küstenbereich erklommen haben, der Tourismus. Bis dahin war alles noch Landwirtschaft. Wir haben hier nur Kühe und Schafe gehabt. Straßen wie die Prinzessin trifft, waren vorher unsere Kuhtrift, wo die Kühe drüber getrieben worden sind. Aber es schickte sich nicht, dass die Prinzessinnen an der Kuhtrift wohnen. Und somit wurden die Straßen umbenannt zur Prinzessin-Trift oder zum Badehaus. Grundsätzlich können wir aber sagen, Cuxhaven, wirtschaftlich aufstrebende Tendenz. Und das blieb auch jemand anderen nicht unbeaufsichtigt. Das war einer, der immer die Hand vorne in der Jacke drin hatte. Das war Napoleon. Zu der Zeit in militärischen Auseinandersetzungen mit England, gerade was die Schmugglerei anging, das verlief nicht so zu seinem Erfolg. Und er hat dann gesagt, ich muss den Engländern anders schaden, ich muss denen wirtschaftlich schaden. Und hat dann die Karte rausgeholt und hat gesagt, hier in Cuxhaven ist eine exponierte Lage. Wer diese Lage militärisch besetzt, entscheidet über den Handelsweg der Elbe nach Hamburg. 1810 besetzte er Hamburg, wir gehörten zu Hamburg und er errichtete hier eine Geschützbatterie mit vier Rohren an der Landzunge hier vorne bei der Kugelbake sowie zwei Befestigungen in Cuxhaven, das Fort Napoleon und Fort Dupare. Die erste militärische Befestigung aus wirtschaftlicher Sicht, wirtschaftliche Beeinflussung, nicht in erster Linie in militärischer Absicht. Als ich gesagt habe, Sie dürfen Fragen stellen, heißt das für mich aber auch, ich darf Fragen stellen. Kommt jemand aus Hamburg? Naja, ich stelle Fragen, ne? Kenne ich, habe ich jedes Mal, wenn ich frage, es kommt nie einer aus Hamburg. Da wohnen doch nicht rein, die kommen alle aus dem Süden hier. Hamburg 1842, da war ein großer Brand in Hamburg. Man sagt auch so, der große Brand von Hamburg. Die Speicherstadt ist abgebrannt. 20.000 Menschen haben dort ihre Wohnung verloren, mehrere hundert sind in den Flammen umgekommen. Und der Hamburger Senat hat aber gesagt, wir bauen die Speicherstadt auf, größer, schöner, besser wie vorher. Wenn wir uns heutzutage Hamburg angucken, ein Weltwirtschaftshafen, für uns gar nicht wegdenkbar, dieser Hafen, können wir sagen, der Senat hat dem Folge geleistet, hat die Speicherstadt und den Hafen aufgebaut, größer und schöner wie vorher. Und Napoleon hatte schon recht, hier in Gesundheit. Napoleon hat recht gehabt, hier entwickelt sich ein Weltwirtschaftsweg. Die Elbe ist für uns der wirtschaftliche Teil, den wir brauchen zum Großwerden, fürs Land. Also grundsätzlich hier ein wirtschaftlicher Faktor der Landzunge. Wenn wir jetzt in die militärische Betrachtungsweise gehen, würde ich sagen, wir verlegen einmal weiter Richtung Fort. Ich sehe schon, Sie schreiben schön mit auf. Das ist gut. Ja, aber du ein bisschen. Leute, euch das in Beobachtung. Hier. Ein Vokabelheft, ein Buch, hier gleich mit Thunmann. Und wenn ich mit der Führung fertig bin, habe ich Handschellen. Ja, ja, ja, ja. Ja, Sie sehen, ich mache meine Führung ein bisschen. Ja, das ist auch gut so. Das passt. Nicht so. Das ist bei mir auch eher so eher seichte Unterhaltung. Ich hatte jetzt diverse Führungen in St. Maximin in Trier. Okay. Und das ist unter einer Kirche ein großes Gräberfeld, ja, mit Sarkophagen. Ja. Und diese Kollege, das war auch eine Geocacherin, ja, wie ich auch. Ja. Und die hat das auch richtig gut lustig gemacht. Also zwar angemessen, aber es ist halt nicht so rein trist, so wie im Geografie. Ja, ganz kurz mal Wort behalten. Ja, und dann hatten wir gestern in Nordholz im Aeronautikum, das durfte ich auch aufnehmen. Ja, und das ist natürlich immer schön, das war auch super. Und dann hatte ich da eine der Kolleginnen, die saß in diesem Flugzeug, in dem auch der Kohl und ein paar Leute mitgeflogen sind. Und von der kriegte ich so ein Privatinterview so ein bisschen. War sehr, sehr nett, also gefällt mir schon. Deswegen, das ist hier auch im Norden relativ entspannt. Kommt doch immer mehr. Man sagt zwar immer, wir Norddeutschen sind kühl, aber dabei sind wir absolut herzerwärmend, wenn man uns irgendwo zu hat. Genau. Das heißt, wir sind ja also mehr im Norden als im Süden. Also wenn eigentlich man einen Norddeutschen hat, der nicht so richtig tickt, dann sind das meistens Zugezogene. Ah, okay. Ja, gut, dann das könnte dann passieren. Könnte passieren. Irgendwann werde ich vielleicht auch noch zuziehen. Ja. Das sind meistens Zugezogene mit Integrationsschwierigkeiten. Ja. Ja, das hat man öfter. Ich habe eine Frage zum Xav, dem Hafen. Ja. War das jemals größer als Hamburg? Oder war nein, das größer als Hamburg war es nicht. Wie war es niemals? Also, hier wurde noch nie was Containerabfertigung oder sowas? Ne? Nein, also Containerabfertigung haben wir hier auch. Ach so, okay. Ja, die haben offene Stückgut. Mhm. Die haben die größte Offshore-Umschlagplätze von Siemens Gamesa. Und wir haben ja auch Container und Holz. So. Aber natürlich nicht so in der Form wie in Hamburg. Hamburg ist ja riesengroß. Aber wir entscheiden, was in Hamburg passiert. Wenn wir sagen, wir machen die Elbe dicht, dann ist Hamburg auch. Ja, genau. Also sind wir eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Baggerschiffe abstellen. Ja, nee, aber das ist so, wenn man die Elbmündung schaut und das gerade aus der militärischen Betrachtungsweise her. Aber das schauen wir uns später noch an. Ja, wir kommen jetzt in die militärische Betrachtungsweise. Wir sind also durch die französische Besetzung, durch verschiedene Besetzungszeiten gelaufen. Und 1859 war jemand, der Generalfeldmarschall Moltke, Chef des Stabes, militärischer Streitführer preußischer Streitkräfte, hat einen Antrag gestellt. Er wollte hier in Cuxhaven eine dauerhafte militärische Befestigung errichten für die Sicherung der nördlichen Region hier. Dieser Antrag ist nicht genehmigt worden sofort. Das sollte sich aber durch Mitwirken an anderen Personen in den nächsten Jahren sehr schnell ändern. 1862, ein sehr prägnantes Datum, Jahresdatum für uns in Verbindung mit Otto von Bismarck. Was ist da geschehen? Wissen Sie das? Otto von Bismarck ist 1862 zum Minister des Äußeren geworden, Außenminister, und hat dann durch eine Rede etwas verkündet, durch seine Blut- und Eisenrede. Er hat gesagt, die Zeiten der großen Majoritätsentscheidungen in der Landesführung sind vorbei. Das Land wird jetzt mit Blut und Eisen geführt. Er möge der Stahl mit Blut getränkt werden. Was daraus resultierte, war der erste Schritt 2 Jahre später. Der Generalfeldmarschall Moltke wurde mit einem Krieg beauftragt, 1864. Was für ein Krieg war das? Der Deutsch-Dänische Krieg. Richtig, genau. Der Deutsch-Dänische Krieg. Was war da geschehen? Schleswig-Holstein, wie wir das kennen, die Herzogentümer Schleswig-Holstein, Lauenburg, unterstanden dem dänischen König aus dem Deutschen Reich heraus. Deutschsprachig mit friesischem Akzent, steuerlich drangsaliert vom König der Dänemarks, haben gesagt, wir wollen wieder preußisch sein. Daraus entstand ein Krieg gegen Dänemark, den der Generalfeldmarschall Moltke führen sollte, aber natürlich erstmal analysiert hat, wie machen wir das jetzt, und gesagt hat, wir haben keine Marinestreitkräfte, wir haben keine Kriegsmarine. Wir müssen einen Verbündeten haben, der für uns den Seekrieg führt. Wer war das? Ja, nur Engländer. Nein. Das war der Österreicher. Schon wieder. Genau. Ja, Österreich hat eine Wahnsinnsmarine. Damals schon eine Donauflottille und eine Handelsflottille, war militärisch sehr gut bewandert, was den Seekrieg angeht, zum Eigenschutz für Waren. Und die haben gesagt, wir führen den Seekrieg gegen Dänemark. Wenn man so den Geschichtsverlauf nachher betrachtet, dann sagt man, ach ja, Mensch, stimmt, da war was. 1864 war der Krieg gegen Dänemark geführt. Dänemark unterlag, übergab die Herzogtümer. Und jetzt kam es dazu, wie musste man Österreich denn nun bezahlen, entlohnen? 1865 waren dann die Friedensverträge von Bad Gastein, also Handelsverträge, wonach Österreich was bekommen hat. Was meinen Sie? Was hat Österreich bekommen dafür, dass sie den Seekrieg geführt haben? Ländereien. Genau. Schleswig-Holstein war preußisch. Schleswig-Holstein war österreichisch, Kiel in doppelter Herrschaftsführung. Und daraus resultierte der Deutsche Bund mit Österreich. So, und jetzt wollte der preußische König natürlich nicht, dass die eigenen Bündnispartner mit anderen kooperieren. Österreich war schon wieder in Frankreich mit am Küngeln. Und somit hat der preußische König gesagt, Leute, das geht so nicht. Wir besetzen jetzt Holstein, wir vertreiben die Österreicher aus Kiel. Die haben sich zurückgezogen und somit war erst Schleswig-Holstein wieder rein preußisch. Und daraus resultierte was. Der Deutsche Bund wurde getrennt mit Österreich. Es wurde aber der Norddeutsche Bund gegründet. Das heißt, die nördlichen Staaten wurden zusammengefasst. Die südlichen wollten noch nicht, aufgrund der Glaubensrichtung, katholisch und noch ein paar anderen Sachen. Aber der erste Schritt von Otto von Bismarck war getan. Der Norddeutsche Bund war gegründet und daraus resultierte was. Er holte sich den Generalfeldmarschall Moltke her und sagte, du hast mal damals einen Antrag gestellt. Das stellen wir jetzt nochmal dem König vor. Hier in Cuxhaven ist nämlich eine exponierte Lage. Wer diese Lage militärisch besetzt, entscheidet über den Schutz in der nördlichen Region Niedersachsens, in der südlichen Region Schleswig-Holsteins und über den Handelsweg nach Hamburg. Und da hat der König gesagt, jawohl, jetzt bauen wir hier ein Fort, jetzt befestigen wir hier. Also 1868, 69 war dieses Verfahren, endgültig 69 zugestimmt. 1870 sollte hier angefangen zu bauen werden. Was jetzt geschah, das besprechen wir auf der Brücke, den nächsten Step. Ein Mückenbrutgebiet. Ich mutmaßte es ja wenige Tage vorher schon, aber es wurde schlimm. Station 3 befand sich direkt am Graben vor dem Fort und Station 4 auf der ehemaligen Zugbrücke. Wir standen dort quasi reglos, lauschten im Vortrag, während die Blutsauger in Schwärmen über uns herfielen. Wenn wir einmal so in der Mitte von der Brücke stehen bleiben. Ja. Super, ne? Mückenbrutgebiet ist klasse. Und dann der Campingplatz dahinter, ja. Ne? Das ist doch festmal. Ja. Für die Mücken ist festmal. Ja, deswegen, wir residieren in Dorum, das ist ein bisschen weg. Ja, aber wenn man das nicht weiß zu Anfang, ich weiß gar nicht. Nee, das ist hier, ich bin auch schon wieder angefressen. Ich merke das schon. Ich wollte sagen, komm mit, ich muss meine Jacke überziehen. Ja, es wird nicht nett. Angelaufen, die Bauantragsverfahren. Man hat dann gesagt, ja, eine Befestigung wollen wir bauen, aber was soll hier gebaut werden? Und zur damaligen Zeit gab es ja nicht so einen Katalog, wo man aufschlagen konnte und sagen konnte, so, diese Bunkeranlage wollen wir haben. Man hat sich da also Erfahrungswerten bedient. Grundsätzlich spricht man von einem preußischen Standardbau, aber die meisten Standardbauten resultierten aus Erfahrungswerten durch die Besetzungszeit der Franzosen. Die Franzosen hatten viele, viele Forts hier errichtet und somit sagte man, Mensch, der Napoleon hat ein Fort gebaut im Belgien-Ostende, das Fort Napoleon, welches von einer Bauweise in der Struktur hier sehr gut herpasst. Und somit wurde hier festgelegt, einen fünfeckigen Bau hinzusetzen, Pentagonalbau. Wir haben zwei Hauptschenkel, ein Schenkel die Elbmündung zu sichern, ein Schenkel die Nordseeseite und das restliche Fünfeck im rückwärtigen Bereich. Der Hauptbauträger sollte Ziegel- und Zementbau sein, mit einem großen Erdwall auf dem Rückseite. Das war der Kehlwall, vorne war der Kanonenwall mit 10 Geschützen, 28 cm war die Bauforderung. Eine große Schützenmauer, die man jetzt noch sehr gut sieht von der Kugelbake aus, mit entsprechenden Eigensicherungen wären, und zwar die Grabenwehre zum Beispiel, oder hier eine Schultergrabenwehr auf der rechten Seite, wovon wir zwei Stück hatten. An der Spitze zwischen den beiden Schenkeln war die Spitzgrabenwehr. Da sieht man noch die Restfragmente in den Deich reinlaufen bei unserem Denkmal von Zeneck von dem Funker. Und somit waren diese Grabenwehren ausgerichtet, um hier in dem Fort Eigensicherung zu betreiben. Der einzige Zugang war hier über diese Brücke. Das ist ein Nachbau der Brücke. Das Originalteil befindet sich noch drunter. Der einzige Unterschied war, im Original war der letzte Teil klappbar. Man sieht hier noch die Schartenmauer. Hier konnte man die Schartenmauer verschließen und war hier ganz autark im Alarmierungsfall. Durchhaltefähigkeit von 3 Wochen, was Lebensmittel, Personal und Munition anging. Im rückwärtigen Bereich hier haben wir ein Gebäude, das nennt sich eine Blockhütte, ein Wachlokal. Hier war natürlich das erste Wachpersonal drin, welches dann entschied, wer hier ins Fort rein darf, wer sich zu melden hatte, wer hier gar nicht rein durfte oder welche Maßnahmen daraus resultierten. Im Alarmierungsfall waren es auch diejenigen, die den Infanteriezaun geschlossen haben, die Klappbrücke hochgefahren haben und hier die Alarmierung im Fort ausgerufen. Der Graben hier auf der Rückseite, den wir hier sehen, der nasse Graben, ist ca. 12 Meter breit gewesen, 5 Meter tief und endete an einer Reisighecke an dem Kehlwall. Im vorderen Bereich, von der Scharkmauer bis zum Deich, hatten wir einen trockenen Graben. Da hat sich das Wasser nicht gehalten, durch das Erdreich ist es dann immer weggelaufen. Man hat hier einen trockenen Graben gemacht. Die Schartenmauer war damals genauso hoch wie der Deich, also ausreichend zum Bekämpfen von fußführenden Soldaten. Wobei, wenn dort fußführende Soldaten gekommen wären, hätten wir was in dem Seekrieg schon verkehrt gemacht. Also war die Eigenverteidigung rückwärtig natürlich gegen Soldaten hier und im vorderen Bereich war die Seezielbekämpfung. Haben Sie grundsätzlich erstmal Fragen? Keine? Gut, Also so hat man sich geeinigt auf dieses Fort, man hat das festgelegt. 1870 ist angefangen worden zu bauen. Und was dann geschah, das schauen wir uns dann mal an. Naja, ganz so schlimm wie damals, TM in Bayern, war es nun nicht, aber fast. Obwohl ich einige vor und während ihrer Blutmahlzeit erwischte, kassierte ich 5 Stiche, die sich zu großen juckenden Beulen entwickelten, die selbst einige Wochen später noch nicht vollständig verheilt waren. Ja, man hat also die Baupläne erstellt für den Bau, es ist genehmigt worden und 1870 wurde dann angefangen zu bauen. Wenn wir jetzt über diese Anlage sprechen, sprechen wir grundsätzlich über ca. 12 bis 18 Millionen Ziegelsteine. Warum die große Spanne? Hat damit zu tun, dass sich das Fort hier entwickelt hat aufgrund von technischen Begebenheiten, Umwelteinflüsse oder militärischen Bedrohungen. Grundsätzlich, die erste Bauniederschrift war ca. 12 Millionen Ziegelsteine, 500 Kilometer Eisenbahnschienen. Es wurde angefangen zu bauen und zu der Zeit, brauchen wir nicht überreden, man hat nicht viele Ziegeleien gehabt. Das war sehr schwierig, das Material erstmal hierher zu kriegen, vom Transportweg her. Es war sogar sehr schwierig, überhaupt was zu produzieren. Also wir sprechen auch über eine Zeit 1840, da haben wir hier eine Ziegelei gehabt zwischen Hamburg und Cuxhaven. Die hätte das niemals geschafft. Was meinen Sie denn, wie das denn zustande gekommen ist, dass man doch so viele Steine hier produzieren konnte? Wir haben in der Entwicklung von 1840 herbei was ganz Schlimmes gehabt, den Brand von Hamburg. Die alte Speicherstadt ist ja aufgebaut worden im Zement-Ziegelbausteinverfahren. Und der große Bedarf hat dazu geführt, dass wir im York-Alten Land aus der Einziegelei von 1840 16 Ziegeleien etabliert haben, die natürlich Hamburg aufgebaut haben, nach Hamburgs Fertigstellung wenig zu tun hatten. Somit kam dieser Bauauftrag denen natürlich recht, wobei das Geld noch nicht so richtig flüssig war. Also es wurde erst sehr sporadisch angefangen zu bauen. Mit Pferdekutschen wurde hier die Steine hergebracht. Und 1870 wurde auch ziemlich schnell ein Baustopp verhängt. Es wurde hier eine sofortige Bewaffnung aufgestellt. Was war denn 1870? Deutsch-Französischer Krieg. Sehr gut. Sie gefallen mir. Bleiben Sie an meiner Seite. 1870, ja, das war der Deutsch-Französische Krieg. Jokerfrage. Warum war der Krieg? Das war die Emser Depesche. Da hat Bismarck was geschwärzt und der französische König oder Kaiser fühlte sich damit angegriffen. Mir geht das Herz auf. Das ist das erste Mal so ausführlich. Ja, das ist richtig. Der Otto von Bismarck, der Minister des Äußeren, der hatte ja viel weitreichendere Ziele. Und er sah jetzt die Gelegenheit in der Thronfolge Spaniens. Und da kam es nämlich dazu, zu dieser Emser Depesche von dem König Wilhelm, eine Niederschrift über die Thronfolge Spaniens, die von Otto von Bismarck verfälscht worden ist. Und somit Frankreich provoziert hat, die südlichen Staaten anzugreifen. Und er aus seiner großen Güte mit dem Generalfeldmarschall Moltke zur Unterstützung von den Nordstaaten in den Süden reiste und diesen Krieg mitführte gegen Frankreich. Und daraus resultierte was? Als die Nordstaaten, der Nordstaatenbund, den Südstaaten zur Hilfe kamen, entstand ein großes Nationalgefühl aller Staaten. Das nutzte Otto von Bismarck aus und gründete dann den großen Staatenbund, das Deutsche Reich. Die preußische Fahne, schwarz-weiß, mit den Hansestaatenflaggen, weiß-rot, kombiniert dann zur Kriegsflagge, zur Reichskriegsflagge, schwarz-rot-weiß. Ein großes Bündnis entstand und zweitens war, Frankreich musste Reparationszahlungen leisten. Viel, viel Geld. Und der Gesamtbund hat dann gesagt, wir müssen dieses Geld in militärische Befestigung und Aufbau einer Kriegsmarine einsetzen. Und somit waren wir hier flüssig. Somit war hier ein unheimlicher Bauwachs zustande gekommen. 1873 war der erste Bauabschnitt fertig. 1876 war der große Kanonenwall fertig mit den ersten provisorischen Geschützen. 1880 war der gesamte Bau in der Grundkonstruktion fertig, in der Grundplanung, übergeben an das preußische Militär, an den Generalfeldmarschall Moltke, preußische Fußartillerie. Nicht vergessen, wenn Sie Ihre Unterlagen aufmachen, sprechen wir über eine Marinefestung. Das war an sich nicht so geplant. Da kommen wir aber noch zu. Und somit war hier 1880 Militär. Wir verlegen einmal zur Übersicht, bevor wir in die Räumlichkeiten gehen. Also den zweiten großen Schritt hat Otto von Bismarck realisiert. Er hat einen großen Staatenbund, das Deutsche Reich, gegründet. Er selber wurde Reichskanzler, der König von Preußen wurde erster Kaiser. Und somit führten sie die Staaten. Wir haben hier unsere Draufsicht eines Forts. Fünfeckige Bauweise, die Silhouette sieht man hier. Im vorderen Bereich unsere Schartenmauer, mit dem trockenen Graben zum Deich. Wenn Sie oben auf dem Deich langlaufen, der jetzt natürlich wesentlich höher ist, können Sie auf die Schartenmauer runterschauen. Dazwischen der trockene Graben. Hier vorne eine Spitzgrabenwehr, die in den Deich reingeht, eine Schultergrabenwehr rechts und links, die Kaponiere heißen die, und wir haben hier eine Kielgrabenwehr. Hier waren die Soldaten mit Karabinern bewaffnet, die flankierend das Fort gesichert haben vor dem rückwärtigen Angriff, sowie natürlich nach vorne dann, falls dort Soldaten gekommen wären. Der Hauptbau, der Kanonenwall hier, ist der massive Bau dieser hier mit drauf befindlichen Geschützen. 5 Geschütze, 28 cm Kaliber auf der rechten Seite, Elbsicherung. 5 Geschütze, Nordseesicherung. In dem Zwischenbereich Offizierführungsräume und die Räume hier jeweils unter den Zügen mit einem festen Nutzungsprofil. Munitionsraum, Mannschaftsraum, Pulverraum. Munitionsraum, Mannschaftsraum, Pulverraum. Spiegelgleich für diesen Flügel hier. Logistische Versorgung der Geschütze oben, was Personal und Munition angeht. Technik, Sanitätsbereich auf der linken Seite und 4 Küstengeschütze kleineren Kalibers, 12 bzw. im weiteren Verlauf 15 cm. Wir sehen hier nur 3 Halbkreise, hat das mit Verschleierung zu tun. Wir haben hier viele Zeichnungen mit Minderzeichnung, also weniger Geschütze abgezeichnet, wie an sich tatsächlich waren. Also 4 Geschütze, schauen wir uns mal an. Verbunden sind die für den Einsatzfall durch einen Wehrgang. Durch den Wehrgang durchlaufen wir alle Bereiche. Einzelne Räume komplett mit dem Geschehen der Kriege, andere Räume nur für Exponate. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten Raum an, wenn keine Fragen sind. Ja, kommen Sie ruhig weiter rein. Ja, also wir sind jetzt im ersten Raum drin, der Wehrgang. Hinter dem Raum sehen wir auch durch die Fenster, der erstreckt sich hinter dem Raum entlang. Gesamten Wehrgang durch. Bevor wir über die Nutzung des Raumes sprechen, sprechen wir über den Raum selber, über den Bau. Bei 12 Millionen Ziegelsteine sprechen wir grundsätzlich um eine Deckenhöhe von 1,50 Meter bis 2 Meter. Deckenstärke. Wandstärken von 90 bis 1,20 Meter mal 2 durch den Wehrgang getrennt. Also ein sehr massiver Bau, der hier auf das Erdreich wirkte und in der Bauphase schon sofort Probleme mit sich brachte. Was war das? Was meinen Sie? Was? Grundwasser. Das war das Problem, gerade im Küstenbereich. Und dem ist man Herr geworden, indem man im Fundament sofort Unterflurdrainagesysteme mit eingebaut hat. Das heißt also Schächte, woraus das Wasser sofort ablaufen sollte an zentrale Stellen, die mit Pumpen versehen waren, Handpumpen, die dann das Wasser rausgepumpt haben in den Kehlwall. Das war die erste Maßnahme. Nichtsdestotrotz war die Feuchtigkeit durch die Kapillarwirkung in den Betten bis unter die Decke. Kondensierte tropfte herunter, also man hat grundsätzlich ein feuchtes Klima hier drin gehabt, welches zu massiven Einflüssen führte. Hier in diesem Raum war es natürlich die Munition, die hier gelagert war. Wir sehen hier die Art der Lagerung auf Holzgestellen, mehrschichtig übereinander, mehrreihig. Wir sprechen hier über ca. 500 Schuss Munition, wobei wir immer davon ausgehen müssen, dass Munition ja grundsätzlich noch eine Treibladung bedarf zum Verschießen, die dann separat gelagert worden ist. Hier handelt es sich nur um Geschossköpfe, allerdings dieser Art. Das, was da liegt, ist ein größeres Kaliber aus dem Fortauer Ort in Stade. Hier geht es nur um die Lagerweise. Die Munition, wie sie hier verschossen worden ist, ist hier. Eine Frage, warum ist hier ein runder Geschosskopf und nicht so spitz? Wie bitte? Grundsätzlich technisch konnte man weiter schießen, ja. Aber warum ist er rund gewesen? Breiter Auftritt. Sehr gut, sehr gut. Wieso stehen Sie hin? Sie sollen doch bei mir bleiben. Und zwar, wir sprechen über die Jahre 1865. Man wollte hier ein Fort bauen. Man hat dann gesagt, 67, 68, was für eine Bewaffnung, was haben wir für eine Bedrohung? Und damals, in der damaligen Zeit, waren die meisten Schiffe auch aus Holz. Das war gerade die Übergangsphase vom Holzschiff auf Stahlrumpfschiffe. Und man hat früher Holzschiffe mit was bekämpft? Mit Piratenvorderladerkanonen, runde Kugeln. Es war dann erst die Übergangszeit auf Hinterladerkanonen mit Verschlusssystem, Treibladung von hinten eingeführt. Somit haben sich die Geschosse entwickelt von einer runden Kugel auf einen länglichen Geschosskopf, aber noch mit einer stumpfen Aufschlagsfläche, damit die Löcher größer gerissen werden auf Holz. Wenn man mit einer Handwaffe das mal sieht und auf Holz schießt, sieht man nur eine ganz kleine Eindringfläche und hinten ist ein bisschen ausgesplittert mit einem spitzen Kopf. Ein runder Kopf verursacht meistens eine Delle oder ein großes Loch. Und somit hat man erst noch die runden Kopfgeschosse gehabt. Im weiteren Verlauf dann die Spitzkopfgeschosse, die sich dann auch entwickelt haben. Dort ist eine Sprenglast reingekommen, Schwarzpulver, und auch die hat sich entwickelt. Schwarzpulver ist gewichen. Wir haben hier Pikrinsäure bekommen, eine kristalline Säureform, hochexplosiv, welches dazu führte, dass diese Geschosse einen speziellen Namen hatten. Das waren Brisanzgeschosse. Die Sprenglast, die da drin war, war um ein Zehnfaches effektiver wie Schwarzpulver. Und sehr, sehr schwer zu handeln mit in Verbindung mit dem Bodenreibzünder. Die Munition, die hier steht, Gewicht zwischen 60 und 120 Kilo, je nach Größe. Wir haben gerade so einen Geschosskopf vor, ich möchte nicht lügen, 8 Wochen. 90 cm Höhe, 380 Kilo schwer, direkt an der Kugelbarke noch scharf gefunden. Direkt dort, wo die Surfer am Schwimmen waren, wäre dann ein Surfer gegengekommen, hätte der eine ungeahnte Beschleunigung gekriegt. Da können Sie von ausgehen. 380 Kilo Geschosskopf, das ist schon eine große Nummer. Hier waren es aber ca. 120, je nach der Ausführung nachher, mit einer Sprenglast drin. Die Munition selber hier, gelagert, aber transportiert auf Holzkarren, kleine Holzloren, hierhin zu einem Munitionsschacht. Alles von Hand. Hier war dann ein Seil runter von einer Windapparatur aus der Ruhrtraverse, wo hier dann die Munition rücklings wieder abgebildet hochgeholt worden ist. Das heißt, die Winde wurde oben betätigt und es wurde oben dann die Munition seitlich vorgehalten oder auf einem Schienensystem zum Geschütz zugeführt. Grundsätzlich haben wir hier eine Entwicklung, was das Drainagesystem angeht, für den Bau als solches. Für die Munition hat sich der Schacht geändert. Was erst nur ein Betonloch war, war nachher ein Loch, welches mit Blei ausgekleidet war. Blei ist ein weiches Material, schützte die Munition beim Transport und es gab keinen Funkenflug. Das war also der Eigenschutz beim Transport der Munition hier. Haben Sie Fragen? Ja. Hat das dann aber nicht zu lange gedauert, bis man im Bedarfs... Nein, Sie müssen sehen, Sie haben hier ca. 500 Schuss. Sie haben eine Schussvorlast in den Hohltraversen und Sie haben an den Geschützen auch schon Munition. Nur die Treibladung wurde separat aufgrund der Feuchtigkeit noch separat gehalten. Sie haben hier eine Schusskadenz von ca. 2 Schuss die Minute gehabt und eine Schiffsbewegung, die ja weit im Voraus erkennbar war. Also es war munitionstechnisch gar nicht so das Problem. Und wir haben diese Dinger hier hochgekriegt, so? Genau, genau. Wir haben hier die Apparaturen teilweise noch abgebildet. Man hat hier eine Winde gehabt, einen Windestock an der Seite. Und hier wurde sie dann hochgezogen. Also nicht motorisch? Nein, erstmal nicht motorisch. Wir haben ja gar keine Elektrik gehabt. Wir haben kein Energieproblem gehabt. Kein Strom, keine Heizung, kein gar nichts. Also der beste Bau. Ja, das kam dann erst später. Ich wollte schon fragen, ob die Lichter seit 1870 brennen. Nee. Kommen wir noch zu. Die Entwicklung durchlaufen wir noch. Haben Sie Fragen? Wenn das so feucht war, ja, hat das den Mörtel nicht, ja, angegriffen? Ja, Kalk. Oder Kalk. Ich weiß ja nicht. Es sind säuerliche Ausschweifungen wie so aus dem Zement raus, welches wir gleich im nächsten Raum uns einmal angucken und besprechen werden. Die muss ja aber dann oben geschwenkt werden. Ja, ja. Aber oben ist ja so klein, die Schwenktemperatur war nicht groß. Gehen wir mal noch. Ja, ja, sonst fällt es wieder oben. Ja. Ja. Kannst du fragen? Gut. Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Ist nicht demilitarisiert, nicht aufgebrannt das Rohr. Kein Geschoss drin? Kein Geschoss drin, nein. Soll ich auch mal sagen? Ja, aber der Verschluss fehlt. Ja, das wollte ich jetzt gerade nicht sagen, aber... Sei ruhig, gehen Sie weg. Fertig. Ja, kommen Sie ruhig weiter rein. Ja, wir sind jetzt durch den Munitionsraum, durch einen Verbindungsflur. Das ist ein Flur, der direkte Verbindung hat vom Innenhof zum Wehrgang. In den nächsten Raum ein Mannschaftsraum. Hier war der Ruheraum der Mannschaften, Geschützbesatzung oben für den zweiten Zug. Jeder Zug hat 2 Räume gehabt, sowie 2 Munitionsräume und 2 Pulverräume. Meine Frage ist so im Raum gestellt, was meinen Sie, wie viel Personal war hier im Fort? 1880 bis Ende Erster Weltkrieg, solange wir die Geschütze hier waren. Was meinen Sie, Personalansatz? Schätzen Sie mal. 250. 250? Mhm. 200. Mhm. 200? Mhm. 120. Ich hätte 100 gedacht. Ah, okay. Also wir sprechen hier grundsätzlich im Fort von ca. 450 Mannschaften und Offiziere. Plus Führungspersonal, plus das logistische Personal, welches Warenlieferungen macht und das Pferdefuhrwerk in einem Holzgestüt unterstellt und nächsten Tag wieder los ist. Aber 450 circa Waffenpersonal, auf 2 Züge aufgeteilt. Wir sprechen jetzt circa 220 pro Zug auf 2 Schichten, auf 2 Räume aufgeteilt. Können wir davon ausgehen, dass ein Raum eine Last hat von circa 50 Soldaten, die dann durch die Sonderfunktionen und schichtübergreifend hier geruht und gelebt haben. Hier circa 30 Doppelstockbetten. Ja, eine traurige Zahl. hier also geruht, genächtigt, gelebt haben, in ihren Doppelstockbetten aufgebaut. Und jetzt kommen wir zu der Frage, die haben hier natürlich gelebt, von 76er Mann in den Probeschüssen ab 1880 komplett unter den Bedingungen der Feuchtigkeit. Säurehaltiger Kalk ist ausgetreten, kondensiert als Staub wieder in der Luft. Es gab hier Hautentzündungen, Lungenekzeme, ständiger Ausfall von Soldaten, welches dann dazu geführt hat, dass erst 7 Jahre später das Amt für Hygiene eine Legion gemacht hat und gesagt hat, das ist nicht so gut, das ist nicht nur menschenunwürdig, sondern auch gefährdet das hier die Einsatzbereitschaft. Man hat ein weiteres Gebäude gebaut, eine Stabsversorgungsbaracke im Innenhof, wo die Soldaten dann unter wohnraumähnlicher Qualität wohnen durften und auch sich in der Infrastruktur außerhalb einiges getan hat. Es gab dann mehrere Unterkunftsbaracken direkt vor dem Fort. Somit entzerrte sich das so ein bisschen. Ja. Waren hier zwischen Städten angezogen? Würde ich gerne im nächsten Raum machen. Da haben wir Exponate, dann können wir darüber sprechen. Ja, 2 Minuten. Wir haben hier ein Exponat an der Seite. Für uns sehr wichtig. Was meinen Sie, was das ist? So vom Blick her. Geschützrohr aufgeschnitten. Ein Geschützrohr aufgeschnitten. Allerdings aus der Zeit der Bundeswehr. Kanonenjagdpanzer. Gibt es auch schon nicht mehr. Für uns sehr wichtig zum Zeigen, wenn wir jetzt so reingreifen in die Mitte, da haben wir viele, viele Riffeln. Züge und Felder nennen sich das. Züge und Felder sind eine technische Entwicklung in der Zeit gewesen für Kurzrohrwaffen, welches dazu geführt hat, dass die Geschosse eine rotierende Bewegung, eine drehende Bewegung im Flug hatten und somit eine Flugstabilität und weitergeflogen sind und somit auch eine höhere Treffergenauigkeit bekommen haben. In der Zeit, als hier die Geschütze gefordert waren, neuestes, größtes Kaliber zu dem Zeitpunkt, war auch die technische Notwendigkeit gesehen, hier Züge und Felder im Geschütz mit einzubauen. Die Firma, die die Geschütze produziert hat, die Firma Krupp, hat dieses realisiert in Verbindung mit neuer Munitionssorte, mit neuen Sprenglasten und hat sehr gute Ziele damit erreicht. Und zwar hat die das nämlich ganz besonders gemacht. Die hat ein Grundstück gekauft und hat diese Geschütze getestet. Unter Höchstleistung mit der Munition, mit der Treibladung und den Zügen und Feldern. Das Geschütz selber hier mit einem Gewicht von ca. 80 Kilo in der Grundmasse flog dann 16 Kilometer weit. Eine Treffergenauigkeit auf 10,5 Kilometer, also bis an den Rand Schleswig-Holsteins. Das ist eine sehr, sehr hohe Genauigkeit bei einem so hohen Geschossgewicht. Dieses Grundstück, was sie damals gekauft haben und da getestet haben, das gibt es heute immer noch. Und es wird dort immer noch geschossen. Das ist in Metten, da steht die Wehrtechnische Dienststelle der Bundeswehr drauf. Eigentlich eine zivile Institution. Ja, die Geschütze wurden hier aufgestellt. Also grundsätzlich eine technische Entwicklung aus der Zeit 1869, 70 bis Ende 80. Hinter mir ist ein Geschütz aus dem Zweiten Weltkrieg. Wesentlich kleineres Kaliber, 5,5 cm Universalgeschütz. Hier ist es so, universal heißt, Verschluss, Keilverschluss mit Wiege und Rohr waren universell auf Schiffen, auf Panzerkampfwagen und Landbefestigungseinheiten gesehen und hatte den Vorteil, dass das Personal nur einmalig ausgebildet worden musste an der Waffenanlage selber und konnte dann in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Die Ersatzteile aus dem Bereich sind einfach in Masse angefertigt worden. Massenanfertigung für den Zweiten Weltkrieg. Der Russe macht es heutzutage immer noch, wenn ein Panzer ausfällt, der denkt nicht drüber nach, den zu reparieren. Der hat in 4 Wochen ein neues Fahrzeug auf dem Hof stehen. Masse. Das war damals die Zeit. Der Unterschied zu der Zeit zum Ersten Weltkrieg, wo einzelne technische Komponenten aufgrund von einzelnen Forderungen eingeflossen sind. Hier eine Massenproduktion. Haben Sie Fragen? Wozu sind die Löcher hier? Gehört zu der Frage von dem Herrn da hinten. Ach so. Das machen wir jetzt im nächsten Raum, wenn keine Fragen sind. Zwischendecke. Ja? Haben wir Fragen? Keine? Nein. Keine? Dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Vorrangig. Da haben wir gesagt, das geht so auch nicht. 87, als dort die Begehung war, war hier eine technische Begehung. Man hat 2 weitere Gebäude im Innenhof gebaut, Pulverhäuser, wo dann das Pulver trocken sicher gelagert worden ist und somit auch die entsprechende Einsatzqualität hatte. Dieser Raum wurde dann andersweitig genutzt. Jetzt zu den Fragen. Erstens, Holzbalken oder Schächte. Die Holzbalken dienten dazu, wir haben hier kein Energieproblem gehabt, wir haben hier ein Problem gehabt mit Kälte. Man hat gesagt, wir sind hier drin und wir produzieren vom Körper her Wärme. Die versuchen wir ein bisschen besser zu halten. Man hat die Holzbalken an die Decke gesetzt, mit Leinentüchern versehen, mit Stroh ausgestopft. Man wollte dann die Wärme ein bisschen im Raum halten hier, die Eigenkörper produzierte Wärme. Das Problem war natürlich, der Raum, der dahinter war, war nicht mehr Luft durchflutet, hat sofort Schimmelpilz gebildet. Es ist dann wieder entfernt worden. Die Balken blieben dran. Die Schächte, die dort sind, sind nachträglich in das Mauerwerk eingestemmt worden, um das Mauerwerk insgesamt zu belüften, weil es ja sehr, sehr feucht ist. Man hat die Deckenarmierung nochmal neu gemacht. Man hat hier ein Heizsystem aufgebaut damals und dann durch die Schächte mit durchlaufen lassen, um das Mauerwerk einigermaßen trocken zu kriegen. Deswegen sind die aus der neueren Zeit, 1992, die Balken hier sind aus der Zeit 1880 bis aufgrund der Wärme. Ja, in diesem Raum, wo das Pulver gelagert worden ist, ist dann andere Nutzung hervorgekommen. Man hat hier Lebensmittel gelagert und andere Dinge. Aber wir haben ja auch ein Exponat, ein ziemlich großes, und zwar aus dem Zweiten Weltkrieg wieder. Erster Weltkrieg mit den 10 Geschützen, Seezielbekämpfung. Jedes Geschütz konnte separat selber ein Schiff bekämpfen, auf Grundlage einer Führung eines Beobachtungspostens oder Kommandostand, aber auch selbstständig. Im Zweiten Weltkrieg war das anders. Bedrohungspotenzial kam aus der Luft, Flugzeuge. Und somit wurde hier aufgebaut, in Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg, eine Marineflugabwehrabteilung, Marineflakabteilung, Flakgeschütze, 4 Stück, 10,5 cm. Und die sollten den Luftraum sichern, in die Luft schießen. Und die mussten in einer Vorhalte schießen. Das heißt, die haben nichts gehabt zum Anvisieren. Und die bedürfen dann einem Leitstand der Vorgabe, wo die hinzuschießen haben. Mit bestimmten Apparaturen, was wir uns noch anschauen. Dieses hier ist ein Entfernungsmesser. Rheinmetall, heutige Firma Rheinmetall Landsysteme mit dem Hauptsitz in Unterlüß, hat dieses produziert. Ein Gerät, optisch elektronisch, konnte man fliegende Verbände aufklären, analysieren und berechnen anhand einem Strichplattensystem, wo sich das Flugzeug in Grundlage der fliegenden Geschwindigkeit in einer bestimmten Zeit befindet. Dementsprechend dann am Rechnersystem ausrechnen, wo das Geschütz hinzuschießen hat, mit einer Munitionssorte, die dann auch zeitgezündet explodieren sollte. Und die das alles berechnet haben, das war auch ein Leitstand, ein Artillerieturm mit bestimmtem Personal. Da bin ich wieder bei Ihnen, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Sie werden sich freuen, glauben Sie es. Für mich ist es wichtig, behalten Sie das mal in der Größe, in Erinnerung, wenn wir nachher an den Leitstand vorbeigehen, dann wissen Sie, der Turm ist so groß, das steht da drauf und so wurde gearbeitet. Hier ist noch ein Bild, wir sehen noch weitere Bilder, wenn wir im Bereich des Zweiten Weltkriegs sind. Dort hinten haben wir ein weiteres Exponat aus der Zeit Erster sowie Zweiter Weltkrieg. Unschwer zu erkennen, für jeden, glaube ich, eine Mine. Hier eine Ankertaumine. Die restliche Apparatur des Ankertaus ist nicht mehr vorhanden. Diese Ankertauapparatur sorgte dafür, dass diese Mine eine bestimmte Anzahl von Metern unter der Wasseroberfläche festspannt. Grundsätzlich aber können wir sagen, warum ist diese Mine hier drin? Wir sind eine Landbefestigungseinheit. Das ist dem geschuldet. Als englische Alliierte uns Landzeichen aufgenommen haben, haben die sofort Einheiten aufgestellt. Die German Minesweeping Association. Und die war dafür zuständig, die Minen aus der Elbe und Nordsee hierher zu holen und hier zu demilitarisieren. Die Zündkapseln wurden entfernt, die Sprengsatz wurde herausgenommen, der Stahl der Rüstungsindustrie oder der Zivilindustrie wieder zugeführt. Und somit ist die Verbundenheit zu dieser Einheit zustande gekommen. Und wir stellen die hier in Verbindung mit der Mine vor. Haben Sie Fragen jetzt? Wir werden jetzt gleich im Wehrgang weitergehen. Wenn wir jetzt mal da so hinschauen, sehen wir immer wieder Teile dieser Eisenbahnschienen aus den Wänden kommend. Wenn wir Tunneldurchführungen durchlaufen, dann schauen Sie mal in die Decke. Immer wieder ein Stahlboden, das sind die Rückseiten der Eisenbahnschienen. Massiv im Bau. Des Weiteren, aus diesem Wehrgang nach rechts rausgehend, haben wir immer wieder Wendeltreppen. Das sind die Treppen, wo die Soldaten aus den Mannschaftsräumen hier zu den Geschützen gekommen sind. Das heißt, im Alarmierungsfall aus dem Mannschaftsraum in den Wehrgang, an die jeweilige Hohltraverse, Wendeltreppe nach oben zum Geschütz, dort ihre Funktion wahrgenommen. Ein Geschütz hat immer einen Geschützführer und 16 Soldaten, die aufgeteilt waren in der Geschützführung und in der Munitionszuführung. Also hier war ständig ein Leben von ca. 5 Geschützbesatzung, Munitionstransport. Sehr viel. Haben Sie Fragen? Dann gehen wir weiter. Wie tief ist der Boden? Das ist nicht tief. Das sind ungefähr 50 cm. Hier ist nur eine Drainage. Ja. Ne? Deswegen sind auch die Holzbohnen da drauf, weil die ständig sauber gemacht werden müssen. Jetzt sind wir gerade in einen Raum reingelaufen, durch 3 bzw. 2 Räume wieder durchgegangen. Hier wieder spiegelgleich, Munitionsraum, Mannschaftsraum, Pulverraum. Lassen Sie sich nicht irritieren, eigentlich sind das alles hier mit Wänden zugebaut gewesen, mit kleinen Türen. Die Wände sind ausgetrennt worden in der zivilen Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Hier waren Gewerke drin und die durften sich frei entfalten, um ihr Gewerk auszuführen. Deswegen haben die Wände ausgetrennt. Also grundsätzlich waren die auch wieder drei separate Räume in demselben Nutzungsprofil. Ganz kleine Wände, ganz kleine Türen. Trotzdem sind wir hier, weil ein paar Dinge anders sind, wie bei den anderen Räumen. Wir fangen mal mit dem Fußboden an. Hier laufen wir jetzt tatsächlich auf einem schönen Fliesenfußboden. Was war geschehen? Wir haben hier eine militärische Bedrohung gehabt, wo eine Forderung war zu einer bestimmten technischen Notwendigkeit, was wir uns mal angucken. Aber das wurde realisiert mit ganz neuen Baumaterialien. Was einst noch Zement-Ziegelsteinbau war, war auf einmal Stahlbetonbauverfahren. Von England über Dänemark herkommen, wurden Bunkeranlagen im Stahlbetonbauverfahren gebaut. Und dieser Beton hatte die Eigenschaft, höher verdichtet zu sein, wasserundurchlässig. Man hat hier den Fußboden ausgekleidet, mit Fliesen versehen. In der Hoffnung, dass das Wasser nicht durch den Fußboden durchdringt. Das war auch sehr gut, weil es war ein trockener Fußboden, aber das Wasser war ja nicht weg. Wo war das Wasser? In den Wänden verstärkt wieder, hoch kondensiert, runtergetropft. Und dann war der Boden natürlich feucht durch das Kondensat. Eine Drainage wurde nachträglich wieder eingenäht zum Mittelgang. Das ist unsere Hauptaorta, sage ich mal. Da ist die Hauptdrainage, wo das dann an die Stellen läuft. Aber das ist eine Entwicklung gewesen, wo der Baustoff sich geändert hat. Im Zweiten Weltkrieg haben wir nur vier Geschütze gehabt. Im ersten Zug, hier im zweiten Zug, war das Gebäude komplett leer. So ist die Wehrmachtsküche hier eingezogen. Das heißt, das ist unser Emser Schnellkochtopf aus der früheren Zeit. Hier war ein großer Deckel, der wurde zugemacht, zugedreht, gekocht. Unter Druckverfahren wurde das Essen schnell gar gemacht. Abgase wurden dann über neu installierte Schächte oder über die alten Munitionsschächte in die Traversen abgeleitet. Und somit hat die Wehrmacht hier gekocht während des Zweiten Weltkrieges und auch nach dem Zweiten Weltkrieg für die Gewerke. Im Zweiten Weltkrieg waren die Soldaten hier natürlich einberufen worden aus verschiedenen regionalen Bereichen. Und man hat denen dann ein bisschen was zukommen lassen. Man hat denen heimliche Gefühle zukommen lassen. Die sollten sich ja wohlfühlen und aussortiert und dann unsere Bordüre an den Wänden. Ja, also die zivile Entwicklung hat hier auch in den Bunkeranlagen Einfluss gehabt. Es wurden viele Räume, Gesellschaftsräume mit Bordüren oder Ähnlichem versehen. Sehr schön hier wieder zu erkennen. Alle Räume haben wieder die Balken oben unter der Decke gehabt, die zur Isolation gedacht waren, auch in den anderen Räumen noch. Haben Sie weiter Fragen? Keine? Dann gehen wir jetzt gleich weiter in den Wehrgang. In dem Wehrgang mache ich ganz kurz einen Stopp. Wir haben hier keinen Strom gehabt, keine Lichtverhältnisse in der Art. Wir haben nur Licht- und Luftschächte. Das sind Schächte, die haben so einen knappen Meter Durchmesser gehabt, mit einer Schaltplatte oben versehen. Das war die einzige Möglichkeit, hier Licht reinzukriegen. An diesen Stellen kann man sehr gut sehen, wie hier der Bau erweitert worden ist aufgrund der Munition. Weil die Munition gefährlicher geworden ist, ist hier die Deckenhöhe von 2 Meter auf knapp 4,50 Meter oder sogar 5 Meter angewachsen. Das kann man da sehr schön sehen. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Hier kann man das sehr gut sehen, so die erste Armierung von knapp 2 Meter. Und dann den Aufbau, ne? Ja. Und jetzt haben wir hier so knapp 4,50 Meter, in manchen Bereichen noch stärker Dämpfe. Wir haben immer wieder hier Munitionsschächte im Flur, immer wiederkehrend. Und wenn Sie jetzt weitergehen zur zweiten Laterne, das ist ein Querflur, da bleiben wir mal eben stehen. Was hat er gesagt? Bis wann zweite Laterne, das hier. Und dann kommt gleich der Querflur. Guck mal, Wasser raus. Tropft ab und zu. Ich hoffe, es ist kein Wasser. Nein, das sind die Besucher, die nicht artig sind. Die werden irgendwo eingesperrt und das ist das Kondenswasser. Ah, nee. Spießrundlauf, genau. Der Spieß. So, dann folgen Sie mir weiter. Hier sehen wir sehr gut, ne? Eisenbahnschienen da. Jetzt eigentlich stehen bleiben. Mhm. Wendeltreppen. Stopp. Ja. Aber bevor dem Rasten der Weg, beziehungsweise im Rasten der Weg. Ja, hier sehen wir das sehr gut, auch in der Tunneldurchführung außerhalb des Kanonenwalls in einen separaten Bau. Hier sind ganz viele Eisenbahnschienen verbaut worden zur Deckenstabilisierung, wo sich dann wieder ca. 4 Meter Zement-Ziegelsteinbau drauf befindet. Im rückwärtigen Bereich war die große Kapitaltraverse, da haben Sie im Innenhof drauf geguckt. Hier ist so diese Mittelachse von Ford. Im weiteren Verlauf sind wir gleich in einem separaten Gebäude. wenn Sie hier lang gehen, hier sind zwei Stufen, die sind ziemlich abgerundet, abgenutzt, ein bisschen feucht, gehen Sie bitte vorsichtig runter. Ja, der Flakscheinwerfer. Ja. Ja, gerade eben unterwegs kam eine Frage, wieso hat man hier kein Licht gemacht mit Lichtfolie? Ne? Also es ist so, als man das Fort übergeben hat, war man sich dessen bewusst, hier keinen Strom, keine Elektrik und so weiter zu haben. Man war sich aber bewusst, dass man hier pro Ladungsraum der Treibladung ca. 25.000 Kilo Schwarzpulver hatte. Mal zwei Räume pro Zug, eine sehr hohe Stromlast. Und die größte Gefahr war, dass sich diese Entzündung aufgrund von Funkenflug oder irgendwas anderes. Deswegen gab es hier kein Licht auf Petroleumbasis. Als 87 der Mannschaftsraum geöffnet worden ist, die Mannschaft rausgeholt worden ist, wurde ja auch der Raum mit dem Pulver begutachtet. Man hat das dann im Innenhof gelagert. Und als diese Sprengmasse dann aus dem Gebäude heraus war, dann wurde nachträglich Petroleum hier verwendet. In dem Flur haben wir so kleine Holzkästen gerade gesehen, in der Scheibe vor. Das waren die Stellen, wo dann nachträglich Petroleum eingestellt worden sind. Wir haben auch keine Feuerstellen. Ja. Und was war denn das Problem mit Petroleum? Gar nichts. Wir haben die Stahltür gehabt mit kleinen Sichtfenstern und die nicht in Luft schenken. Die Abendsonne und zwar die Sterne Licht hier reingelassen haben. Ja, so ein Nebel war dunkel. Ja, war dunkel. Aber in dem Moment, wo Nebel war, war alle nicht an keiner. Das ist ja. Also die Ausgeglichenheit der Bewaffnung war ja immer da. Jeder hat produziert, nachgesteuert und so weiter. 87 war ein Jahr, wo nicht nur hier eine Begehung gemacht worden ist in den Räumen der Mannschaften. Hier hat sich personalmäßig noch was geändert. Da kommen wir noch zu. Es gab dann weitere Beschusstests und daraus folgte dann etwas, eine weitere Forderung zum Schießen. Und zwar wurde dann gesagt, die Geschütze sind gut, technisch sehr hoch entwickelt, geringe Ausfallzahlen, aber in der Nacht sind alle Katzen grau. Man hat sich dann damals Feuerschiffen bedient, also Schiffe, die auf der Elbe fest stationiert waren, mit einer Lichtquelle, die im Alarmierungsfall dann Licht auf die Elbe geleuchtet haben oder auf die Nordsee. Petroleumlampen, entzündete Feuer, nicht gerade sehr effektiv. Und so kam die Forderung nach einem Scheinwerfer. Es gab auch Scheinwerferverfahren für eine Forderung, 2,5 Kilometer Leuchtreichweite, im Fliegenfall nicht einsehbar, im Einsatzfall schnell ausführbar und ganz autark arbeiten. Jetzt kam die Firma Siemens Schuckert. Siemens Schuckert war eine der Rüstungsfirmen, gerade im Bereich Elektrik, hat auch schon Scheinwerfer gebaut und die haben gesagt, wir bauen was ganz Neues. Herausgekommen ist dieser Scheinwerfer, der Siemens G200. G200 ist die Namensgebung für die Größe, ein Gehäuse von 200 Durchmesser, ein Hochglanz verspiegelter Rückbürger, Parabolspiegel in einem Buskörper mit einem Lamellenschacht, also ein Verschließsystem im vorderen Bereich, zum Aufleuchten oder schnellen Abdunkeln des Scheinwerfers. Wir kennen das so aus Scheinwerfern auch für Morse-Tätigkeiten, so aus verschiedenen Filmen. So war der Scheinwerfer auch aufgebaut. Auf einer Drehlafette durch zwei Soldaten zu bedienen, auf einer Hebebühne, die elektrisch angetrieben worden ist über Kette. Im Anschluss auf einem Schienensystem in einem rückwärtigen Bereich positioniert. Das sah jetzt wie folgt aus, der Scheinwerfer war im Friedensfall in diesem Schacht hier. Der Bedienstand war dorthin in der Ecke, in der kleinen Nische. Im Einsatzfall wurde er jetzt beschrieben von hier nach vorne geholt und dann über die Apparatur nach oben auf die erste Station zwischen dieser Steckdose und dem Elektroanschluss dort oben. Dort verharrte er erstmal, bis die feindlichen Schiffe in der Reichweite zu bekämpfen waren. Wenn die Schiffe dann die entsprechende Reichweite erreicht haben, wurden die Deckenbefestigungen aufgezogen, diese Stahlplatten hier aufgezogen und der Scheinwerfer, der schon entzündet war, wurde draußen ausgestellt. Die Lamellen wurden dann schlachtartig, als der Scheinwerfer ausgerichtet war, geöffnet und man hat dann feindliche Schiffe ausgeleuchtet. Mit den Geschützen bekämpft, war das Schiff bekämpft, Lamellen haben sich geschlossen, Scheinwerfer runter. So war der Verfahrensweg. Das Leuchtmittel innen drin wurde entzündet. Und wenn ich sage entzündet, liegt das daran, weil wir dort keine Glühlampen mehr drin hatten. Man hat hier nämlich ein ganz neues Verfahren gehabt. Elektrik ist sowieso hier ins Board reingekommen. In der Traverse dort hinten haben wir 4 Motoren reingekriegt. Deutz Einzylinder Flachkolbenmotoren, 23 PS, mit entsprechenden Stromerzeugern dran. Auch wieder 20 bis 23 kVA Stromproduktion für diesen Scheinwerfer. Und hier drin befand sich keine Glühbirne. Hier hat man den Scheinwerfer gebaut mit einem Elektrolichtbogenverfahren. 2 Graphitstäbe. Der eine Stab wurde mit Strom beaufschlagt, Sie wurden aneinander gestellt, nicht berührt, sondern nur so weit, bis der Stromzustand so hoch war, dass er den Luftwiderstand überwunden hat und auf den anderen übergesprungen. Sie müssen sich das vorstellen, als wenn Sie im Gewitter im Haus sitzen, der Himmel entlädt sich mit einem Blitz. Und dieses wurde künstlich gehalten, zwischen den Graphitstäben. Die Graphitstäbe wurden dann wieder auseinandergestellt, das heißt, der Widerstand wurde künstlich erhöht und somit wurde der Lichtkegel immer greller. Es ist so ein helles Licht gewesen, nur spezielle Firmen heutzutage benutzen das noch. Im Bereich des Atomkraftwerkbau, Stahlplattenverschleißung, da wird so ein Licht benötigt, um Rissverfahren zu prüfen und so weiter. Dieser Scheinwerfer war so hoch entwickelt, es war die erste Kriegsbeute nach Kriegsende, nie wieder gesehen. Die Leistungsdaten waren 300 Millionen Kerzenpower, das entspricht einer Leuchtleistung von 4,5 Kilometern. 2,5 waren nur gefordert, also weit übertroffen und im finanziellen Rahmen produziert. Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, das ist heutzutage gar nicht mehr machbar, geschweige denn im finanziellen Rahmen zu bleiben. Ja, und somit wurde hier der Scheinwerfer aufgestellt. In einem Gebäude Stahlbetonbauverfahren. Ich hatte anfangs gesagt, Beton ist ein sehr, sehr gutes Material im Bau. Wenn wir den Raum hier so sehen, sieht er ziemlich, ziemlich schäbig aus. Es ist dem geschuldet, als die Gewerke nach dem Zweiten Weltkrieg hier raus waren, wurden diese Pumpen abgestellt, die jetzt, wie Sie hören, wie oft die anspringen, an die Feuchtigkeit reingehen. Und somit hatten wir Wasserstand, das sehen wir ganz gut durch die Ablagerung, kontinuierlich auf dieser Höhe. Hier. Wenn es geregnet hat, sogar noch höher, weil es gab keine Decken abzubauen mehr. Das war alles offen. Aus dem Zementziegelbau lief das Wasser unkontrolliert hier rein. Man hat hier Flora und Fauna drin gehabt, also viel Gebüsch, viel Dreck und Schutt. Deswegen sieht es hier so aus. Grundsätzlich ist der Bau von besserer Konsistenz wie der Bau da hinten. Das Wasser läuft hier rein, aus dem Bau und wird abgekühlt. Wenn wir uns jetzt die Wände hier anschauen, hier, kann man sagen, oh, die Wände zerbröseln schon. Das Gewerk, was hier drin war, hier war eine Gießerei drin, die Gießerei Schmidt aus Cuxhaven, heute noch existent. Die hat hier ihren Schmelztiegel gehabt. Das heißt, ein Bottich, wo Metall flüssig gemacht worden ist. Und jedes Mal, wenn die Formteile gegossen hat, also ausgegossen hat, ist diese Gischt mit an die Wände ausgeflogen. Deswegen sehen die Wände hier so aus. Haben Sie Fragen? Jupp. Die Graphitstäbe, die da drin verwendet wurden, wie lange hielten die ungefähr? Also wie oft mussten die getauscht werden? Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind jetzt sehr, sehr detailliert schon mit diesen Stäben. Ich weiß weder, wie sie eingestellt worden sind. Die müssen ja jedes Mal neu eingestellt werden. Es gab unterschiedliche Stärken dieser Stäbe und natürlich unterschiedliche Qualität. Daher können wir nicht genau sagen, wie oft die gewechselt worden sind. Okay. Ist leider. Ja, nicht ist... Die lösen sich kaum ab. Wie bitte? Die lösen sich fast überhaupt nicht ab. Wenn sie nicht hinfallen, halten sie ewig. Sehen Sie? Wissen Sie, woher? Das ist ewig, 3-4 Wochen. Ich hatte abends selber welche. Ah, sehen Sie? Ja. Also sehr, sehr grelles Licht, ne? Sehr, sehr. Ja, ich habe es zum Schweißen. Es ist eine schöne, weiche Flamme zum Schweißen. Sehen Sie? Ja, so habe ich immer wieder Menschen, die tatsächlich mit solchen Sachen immer noch zu tun haben oder zu tun hatten. Wenn keine Fragen sind, gehen wir gleich mal weiter. Ja. Ein Punkt da oben, war das jetzt der Halter von dem? Ja, das hat bautechnisch mit der Bühnenführung ja gleich zu tun. Aber nur mit den Stößen. Darf ich noch mal jetzt die Schirm und dahinter nochmal die Festhalter? Wir gehen jetzt gleich in diesen Mittelteil durch. Das waren die Räume der Führungsoffiziere, Ruheräume, Planungsräume. Die sind genutzt von der Nordsmelber-Touristik für Strom, Heizungsräume nicht begehbar. Und dann gehen wir gleich hier in die Räume, Munition, Mannschaftsraum, Rüberraum. Da gehen wir wieder. Ah, es bilden sich schon Stalaktiten. Stalagmiten, Mieten und genau, Tieten wie genau. Müssen wir jetzt nicht ausführen. Gibt es keine Besitzprobleme dazu? Doch, gibt es. Gibt es, aber das möchten wir jetzt nicht ausführen. Stalaktiten. Ja. Alles klar. Auch mit Bar, das ist ja nett. Das ist schon außergewöhnlich, diese Stalaktiten. Ja, nehmen Sie sich welche mit? Nee, die gehen kaputt. Die sind noch nicht alt genug, die zerbröseln sofort. Ich wollte gerade sagen, da kommt man gegen. Ja. Sogar manche haben sogar einen leichten Hang zu Exzentrix. Ja. Die wachsen nicht immer gerade. Also ein Bekannter hat das in Höhlen gesehen, da gibt es welche, die wachsen so in Bögen. Das ist total Knaller. Auf Auf dem Boden haben wir die auch. Ja. Wenn wir Winterpause haben und die ersten Führungen, dann müssen wir hier rein und im Hammer müssen wir die abschlagen, weil die sonst die Tür nicht aufkriegen, weil die so ausgehärtet sind. Ja. Jetzt sind wir in den nächsten Räumen, auch im Nutzungsprofil wieder Munitionsraum, Mannschaftsraum, Pulverraum, Spielgleich. Deswegen für uns relativ unspektakulär. Warum sind wir trotzdem hier drin? Zu einem haben wir hier eine Gaszentralheizung, weil diese Räume in Verbindung mit den Thermopenfenstern gewerblich genutzt werden im Rahmen der Vermietung. Hier kann man Geburtstagsfeiern machen, kann man sich die Räume mieten fürs Wochenende, irgendwelche Events. Deswegen ist das hier ein bisschen wärmer. Aber was haben wir hier? Dazu müssen wir ein bisschen Geschichte machen. 87, als wir das Amt für Gesundheit dort als Begehung hatten, die sind ja nicht ohne Grund gekommen. Der Otto von Bismarck hatte ja viel weitreichendere Ziele, die er so langsam nach und nach verwirklichte. 1887 hat er nämlich einen Antrag gestellt. Und zwar, er hat schon anfänglich eine Kriegsmarine aufgebaut, Wilhelmshaven und Kiel, und er wollte, dass sie sich gegenseitig unterstützt. Er wollte einen Kanal haben. Der damalige Eider-Kanal, die Verbindung zwischen Nord- und Ostsee und gleichzeitig die Grenze zwischen Schleswig und Holstein, war nicht ausreichend für deren Schiffsbau. Und somit sagte er, wir müssen den eigentlichen Eider-Kanal umbauen, von hier anfließend bis Rendsburg ungefähr auf der Höhe, dann umgelenkt in die Elbe. Und der Generalfeldmarschall Moltke war da vehement gegen. Durch eine rhetorische List hat sich der Otto von Bismarck durchgesetzt. Der Generalfeldmarschall Moltke, der hier seine Heeresstreitkräfte hatte, die preußische Fußartillerie, sah nämlich seine Position hier schwinden, weil Otto von Bismarck ja an sich sehr marinelastig war. Er wollte eine Kriegsmarine haben, die er aufgebaut hat. Durch eine rhetorische List hat er sich durchgesetzt. 87 bis 95 ist der Kanal gebaut worden mit der Einmündung hier in die Elbe. Der Kaiser-Wilhelm-Kanal. Weitläufig für uns besser bekannt, nachdem zwei Schleusen noch gebaut worden sind, Nord-Ostsee-Kanal. Einer der Hauptverkehrsstraßen hier zur Ostsee. Und daraus resultierte was. Wir haben einen immensen Schiffsverkehr gehabt im militärischen Sinne. Wir haben natürlich auch viel wirtschaftlichen Betrieb gehabt. Aber der militärische Weg hier war Zuwachs an Personal. Hier war ja eine exponierte Lage. Wer diese Lage besetzt militärisch, entscheidet über den Kanal. Also so musste hier mit wesentlich mehr Militär gearbeitet werden. Wir haben kleine Wetternkaserne gekriegt, große Wetternkaserne, Grimmershörnkaserne, Fort Thomsen, zwei weitere Forts in Stade. Und somit sind wir hier aufgewachsen und durch Gemeindezusammenlegung Cuxhaven haben wir 12.000 Einwohner gekriegt. Und somit 1907 die Stadtrechte. Das heißt, wir sind zu einer Garnisonsstadt aufgewachsen. Als ich in der ersten Station in diesem Wald gezeigt habe, den Waldwuchs, das waren ja damals noch alles schilfige Flächen, dort wurden weitere Anlagen gebaut, Marineobservatorien und so weiter und so fort. 1887 zogen hier die ersten Marineartilleristen rein und somit kam die Forderung eines Scheinwerfers und hier bastierte noch was. Was sind das für Schweineschwänze? Und das heißt aus der Schmiedetechnik so, Schweineschwänze, die aus der Wand rauskommen, diese Metall haben. Was meinen Sie, wofür sind die? Das sind Kettenhaken. Zum was? Kettenhaken. Kettenhaken? Nee, nee. Was meinen Sie? Okay, ich löse auf. Die Marinestreitkräfte zogen hier ein und die haben gesagt, wir sind Marinesoldaten. Und auch wenn wir einen Landdienst tun, schlafen wir trotzdem in Hängematten. Die Stockbetten sind rausgeflogen, Haken an die Wand und hier haben die Soldaten tatsächlich in Hängematten geschlafen. Marineartilleristen an Land schlafen in Hängematten. Wir haben hier noch ein Exponat. Ein Exponat dort hinten in der Ecke. Wenn Sie einmal schauen möchten und mir mal sagen, was das ist. Ein Mini-Leuchtturm. Ein Mini-Leuchtturm, na, nicht ganz. Normalerweise nutze ich jetzt mal dann die Kinder dazu. Jetzt müssen Sie gleich Rede und Antwort stehen. Das ist ein Kompass. Das ist ein Kompass, ein Kreiselkompass. Sehr gut. Warum Kreiselkompass? Weil damit er, wenn sich ein Schiff bewegt oder irgendwas, dann damit er halt die ganze Zeit im Verhältnis zum Schiff auch also nicht abgelenkt wird. Ja, grundsätzlich ist das nicht die Grundforderung dessen gewesen. Also, einmal zur Aufklärung. Wenn ich hier Kinder dabei habe, dann ist das mal ganz, ganz lustig. Aber ich glaube bei Ihnen jetzt auch. Also, wir sind alle in der Schule gewesen, haben Atlas gehabt, den Dirke-Atlas. Wenn wir den aufgeschlagen haben, haben wir eine Erdkugel. Wenn wir die Erdkugel als Globus uns vorstellen, ist oben grundsätzlich geografisch Nord, unten ist geografisch Süd. So sind wir ausgebildet worden. An diesem geografischen Pol haben wir noch was. Wir haben einen magnetischen Pol gehabt, das war der magnetische was? Magnetische? Nordpol. Nordpol oder Südpol. Falsch, war nämlich der magnetische Südpol. Jetzt kam nämlich immer so meinen Kindern, oh ja, und bei den Erwachsenen auch. Es ist denen geschuldet, dass damals die Geografie vor der Physik war. Die Physik hat nachher gesagt, Elektronenüberschuss, Elektronenmangel führt dazu zu der Bezeichnung Nord-Süd. Und somit war der Elektronenmangel eigentlich an dem geografischen Nordpol, der physikalische Südpol. Aber auf was wollen wir hinaus? Wir haben damals noch navigiert auf magnetischen Kompassen oder Kompanten. Und im Rahmen eines Marienobservatoriums, die haben sich damit befasst, zu navigieren ohne Magnetismus. Das ist ein Kreiselkompass, elektrisch betrieben, der eine geografische Richtung anzeigt, ohne Beeinflussung von Magnetismus. Es gab viele Bereiche, wo die Schiffe ständig mit Missweisungen arbeiten mussten, wo dann die von der Lage her nicht so richtig gut waren, wo Magnetismus den Kompass beeinflusst hat. Dieser Kreiselkompass, elektrisch eingestellt, hat grundsätzlich immer zum selben Punkt gezeigt, egal wo das Schiff war. Und somit konnten die Schiffe auf viel weitreichende Distanzen navigieren. Das nennt sich langsamer Kreiselkompass. Hat damit zu tun, dass der von der Schiffsbewegung alles langsam ausgleicht, nicht ständig immer hin und her fliegen lässt. Es gibt auch schnelldrehende, das sind die Kurskreise in Flugzeugen oder in anderen schnelldrehenden Fahrzeugen. Also identisch, aber andere Bezeichnung. Ja, und sowas wird im Marineobservatorium bearbeitet. Hier in dem Waldstück, was ich Ihnen gezeigt habe, ist eines dieser Anlagen gewesen. Haben wir Fragen? Dann können wir ganz kurz mal ein bisschen die Bilder anschauen. Wenn Fragen sind, können Sie Fragen stellen, sonst gehen wir weiter. Ich mache dir einen extra Ordner hierfür. Ist okay, danke. War irgendwas Schlimmes? Du hast eben Anruf oder so? Oder zwischendurch? Okay. Machst du auch, wenn wir an Räumen so vorbeigehen, weil du gehst ja dahinter her. Du bist so lieb. Dankeschön. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Klavier spielen, dann ist alles gut. Oh. Klappe. Ups. Klappe zu. Ja, das denke ich mir, also mit Feuchte und Wärme und Hölle. Aber Karin, das Bild, ne? Das gibt es ja auch dauernd. Ne? Das hat ja so ziemlich jeder. Ja, hier kannst du Geburtstag feiern. Oder Hochzeit oder was auch immer du hier feiern willst. Nö, ich auch nicht. So weit würde ich es nicht wollen. Silberhochzeit im Leuchtturm und dann. Ja, gut, Silberhochzeit im Leuchtturm ist ja eine andere Nummer. Ja, und die Party dann noch. Jetzt sind wir in den drei Räumen, die beheizt waren, halt drin gewesen, auch wieder Munitionsraum, Mannschaftsraum, Pulverraum. Weiterhin lang gelaufen haben wir einige Räume gesehen als Werkstatt, so wie hier auch. Das sind natürlich Werkstätten, die nicht während der militärischen Besetzungszeit hier drin waren. Das sind Werkstätten, die hier drin waren nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Als die Stadt 1992 die Anlage wieder begehbar gemacht hat, hat sie sich mit den damaligen Firmen in Verbindung gesetzt, sofern sie noch existent waren, und gefragt, ob die Exponate haben zum Ausstellen. Die Firmen, die hier sind, die Schlosserei oder hier, eine alte Schmiede, man sieht sehr gut auf dem Schmiedebalk hier oben, die haben das ganze Material im Keller noch liegen gehabt. Und die haben gesagt, wir stellen das jetzt zur Verfügung, wie das Leben nach dem Zweiten Weltkrieg war. Grundsätzlich war das Fort gesamt in der gewerblichen Nutzung, aber hier waren Schmiede, Schlosserei und eine Schuhfabrik, die Schuhe aus Leder und Fischhäuten produziert hat. Hinten in dem großen Scheinwerferstand war die Gießerei drin, danach war die Hühnerfarm drin und außerhalb auch noch Gewerke, die wir dann auch draußen ansprechen. In diesem Bereich, wo wir hier sind, sind wir jetzt nicht mehr in dem Bereich der logistischen Versorgung der Geschütze. Hier sind wir jetzt im technischen Bereich. Wenn wir von diesen Geschützen sprechen, sprechen wir von ca. 15 Tonnen pro Geschütz, große Ersatzteile, die natürlich auch technisch versorgt werden mussten. Wenn man sich immer die Decke anschaut, sieht man, dass hier auch wieder zwei verschiedene Baustoffe verwendet worden sind. Eigentlich war hier ein großer Durchbruch zur Obertraverse. Hier war eine riesengroße Hebebühne. Hier sollte Material dann auf das Oberdeck gefahren werden zur Versorgung der Geschütze. Das Material kam von außen rein, mittlerweile natürlich nicht mehr von Hand transportiert. 1890 haben wir hier einen Anschluss an die Eisenbahn gekriegt. Unsere Marineverbindungsbahn oder Munitionsbahn, die von Groden über den Bahnhof am Deichverteidigungsweg, also am Deich entlang hierher kam, wurde auf dem Spielplatz, der draußen ist, dem Kugel-Barke-Bahnhof, umgeladen auf eine Schmalspurbahn und dann hier das Fort mit Ersatzteilen, Lebensmitteln und anderen Gütern versorgt. Das heißt, hier kam eine Bahn rein, auf eine Wechselschiene, ein Drehschiene, und somit konnten hier Rohre zum Beispiel, deswegen auch diese Form, an das Oberdeck gebracht werden und dort auf Schienensystemen weiter transportiert. Ja, Wenn wir jetzt sagen, diese Geschütze sollten technisch versorgt werden, müssen wir darüber sprechen, dass diese Geschütze sehr viel genutzt worden sind, ab 76, ab 80, sehr intensiv bis Ausbruch Erster Weltkrieg. Die Frage kam schon, Präsentationsschießen für die Rüstungsindustrie, für Prinzen, Prinzessinnen, für Generalstäbler, für das Ministerium und so weiter. Wenn hier geschossen worden ist, war Cuxhaven in so einer Dunstglocke verschwunden durch die ganze Rauchentwicklung. Technisch aber sehr stabil und nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges ist hier nicht ein Schuss mehr gebrochen. Hier war Ruhe. Nach 6 Wochen sind die ersten 5 Geschütze abgebaut worden, nach Flandern verlegt. Man hat hier der Brandlast wegen und dem Überstand wegen ausgegossen mit Beton. Und somit war hier dann nur die Abstreckung des Forts da und hat die Elbe gesichert. Hier war ganz ruhig. Warum, wieso, weshalb, das schauen wir uns draußen an. Grundsätzlich war hier natürlich die Hebebühne dann nicht mehr gefordert. Die Hebebühne wurde sehr schnell abgebaut, die Räumlichkeit wieder andersweitig genutzt. Wo sie draufstehen, ist eine riesengroße Zisterne. Das heißt, das Wasser, was aus dem Drainagesystem zusammenläuft, war hier ungefähr ein Punkt, wo mit Pumpen das Wasser schickt, das er runter. Entsprechend. Die Pumpenelemente und die ganze Bühnenmechanik, die befand sich dort unten drin. Wir haben neue Wasserbehälter gehabt, Pumpen und so weiter. Es war der kühlste und der feuchteste Raum. Und hier waren Soldaten unteren Dienstgrades, oder Soldaten, die dort missgebaut haben, die dann entsprechend das Gerät bedienen mussten. Und wir fragen. Kann man Wein lagern da unten? Was? Nein? Nein, aber natürlich. Ja. Die Temperatur ist gut, vor allem konstant. Ja. Egal was ist, ja. Wie sind das mit der Bahnlinie? Ja. Weil ich komme aus der Nähe von Esbjerg, wo die Heeresbundesanstalt war, ja. Wo also die Granaten gemacht worden sind. Ja. Kamen die von da auch? Weil es gab die Bahnlinie von Bünde bis nach Buchsaf. Wir haben einen Marinesperrwachenarsenal hier gehabt. Ja. Munitionsproduktion. Bei dem Marineobservatorium war gleichzeitig eine Friedenspulverfabrik, wo Pulverproduktion und Gelager umgebaut worden ist. Also wir haben eine eigene Produktion und Lagereinrichtung. Achso, okay. Also kam ich von weit rein. Okay. Haben wir noch Fragen? Dann frage ich mal. Was meinen Sie, dass denn hier an den Wänden ist? Ich habe Eisen, das wenn so Risse entstehen, das ist so. Die Idee ist nicht schlecht. Also ich hatte letztens welche von der Post hier Beamte, die haben gesagt, oh, das sieht ja aus wie bei mir Tetris auf dem Rechner. Nein, es ist natürlich nicht. Als wir hier den Einzug hatten von Strom durch den Scheinwerferstand, haben wir auch einen Dampfkolbenmotor gekriegt, der Strom produziert hat, für unsere Beleuchtungsanlagen. Das heißt, man hat dann erstmalig hier Lichter in den Innenhof versehen, im Flur, auch Kabel verlegt und zuerst diese Kabel natürlich in den Wänden befestigt mit Schrauben und Nägeln. Aufgrund der Vibration und Feuchtigkeit sind diese Leitungen, haben sich dann ständig gelöst oder sind runtergefallen. Und man hat dann Holzstücke in den Wänden einzementiert. Durch die Feuchtigkeit ist das Holz aufgequollen und man hat dort in dem Holz dann die Nägel und die Schrauben eingesetzt. Es ist keine, also grundsätzlich sind das die Vorgänger unserer Fischerbibel im Baumarkt. Es ist keine Entwicklung aus der militärischen Zeit her, sondern es ist tatsächlich eine Entwicklung aus dem Zivilbereich, aus Bauwesen. Man nennt sowas Holzdiebe. So ist mir das erklärt worden durch einen Tischler Zimmerer. Wenn ich über Land fahre, das sind ganz normale Typen. Ja, genau. Also wenn ich über Land fahre, alte Bauernhäuser, nach Antiquität mir anschaue, alte Bauernhäuser, die haben das alle noch drin. Es wurde sehr viel damit gebaut. Tatsächlich. So groß habe ich es nicht gemacht, aber das ist ganz normal. Sehen Sie, und das sage ich ja wieder, tatsächlich, welche mit solchen alten Sachen noch zu tun hatten und dann einen Teil dazu beitragen. Haben Sie Fragen? Keine. Dann werden wir jetzt durch die letzten Meter des Wehrganges gehen. Da ist es auf der linken Seite gleich eine Feuerstelle. Man sieht das sehr gut mit so einer Herdplatte drauf. Wir haben schon ein paar Ausbrüche in den Wänden gesehen. Hier ist sie noch recht gut existent. Als das Schwarzpulver hier ausgelagert worden ist, wurden hier nicht nur Lampenkästen für Petroleumlampen installiert, sondern auch die ersten Feuerstellen eingerichtet, um hier die entsprechende Erbsensuppe mitgebracht warm machen oder sonstiges. Nicht direkt zum Heizen, aber es war eine Feuerquelle. Ich hoffe, da oben ist einer etwas schon vorbereitet. Aber natürlich, für Sie doch selbstverständlich. Wir haben ja auch die roten Teppiche für Sie ausgesucht. Ja, ja. Für 6 Euro kommen noch viel mehr. Der war nicht gesaugt, genau. Okay. Ja, wenn Sie vor, ich mal lügen, 7, 8 Wochen hier, da haben wir hier lauter Brombeeren gehabt. Wir hatten ganze Kinder, die waren in den Büschen verschwunden. Ach, Mensch. Für 6 Euro extra auspacken. Da sind mindestens 4 Kilo Brombeeren drin. Da bezahlen Sie auch noch mal 10 Euro. Das gibt's doch nicht. Sind da noch ein paar dran, oder? Ja, ich verzichte also auf die Suppe. Ja, hier haben wir ja so die Station, wo ich so ein bisschen Ihre Vorstellungskraft brauche. Wenn wir mal den Blick auf den Innenhof werfen, und einmal so links oben hoch gucken. Da sehen wir ein Geschütz und grauer Bau. Das ist ein Bau, eine Wehrmachtsbrücke aus dem Zweiten Weltkrieg. Stellen Sie sich mal vor, da wäre nichts. Dort sieht das genauso aus wie rechts, diese Hohltraverse, und dazwischen würden sich Geschütze befinden. Die Mitteltraverse, Kapitaltraverse mit dem großen Erdreich hier ist nicht da. Wir haben einen riesengroßen Innenhof. So ist der Bau eigentlich 1880 übergeben worden. Der Innenhof mit Ackerbau betrieben zur Erhöhung der Durchhaltefähigkeit, einem kleinen Exerzierplatz, so war es angesehen. Dann kam die Begehung 87, die Soldaten kamen raus, eine Stabsversorgungsbaracke. Die Mitteltraverse, die aus ballistischen Gründen gebaut worden ist, damit der Innenhof nicht ständig gefährdet war im Angriff. Wir haben zwei Pulverhäuser gekriegt und ein Lampenhaus, und somit schwand natürlich der Ackerbau. Man musste mehr Waren transportieren. Das heißt, das Schienensystem war hier unter Höchstlast ausgelegt. Einmal hoch zur Obertraverse für Munition, in den technischen Bereich rein, sowie in die kleinen Soldatenräume, um Lebensmittel zu transportieren. Das heißt also, wir gar reichlich Betrieb im Innenhof zur logistischen Versorgung. Im Einsatzfall waren alle Türen zu mit Stahlplatten, auch die Fenster, und das Leben hat dann stattgefunden zwischen den Mannschaftsräumen, dem Wehrgang und den Geschützen oben. Hier oben drauf war ein Kommandostand, dort oben war ein Kommandostand, von dort waren dann die Führungsoffiziere diejenigen, die das Gefecht entsprechend geführt haben und die Verbindung zu den Geschützen hatten. Im Alarmierungsfall mussten die Soldaten hoch zu den Geschützen, die Geschützbesatzung zur Bedienung des Geschützes und der restliche Teil dann für den Munitionstransport da sein. Und somit fand das Leben im Einsatz nur in dem Kanonenwall. Ja, aber im Einsatzfall und im Friedensfall war eins für alle gleich. Das waren die beiden hier. Da. Das war unsere Latrine. Und entschuldigen Sie bitte, wenn ich mal sage, das war unsere oder meins mir. Na, ich glaube, nach der 600. Führung identifiziert man sich so, als wenn man hier selber gelebt hat. Also, hier waren die Toiletten aus der Zeit. Es waren Holzplatten mit Löchern durch, darunter war ein Metallbassin. Rechts waren Waschschüsseln, davor waren Vorhänge. Hier war also die körperliche Hygiene auszuführen. Metallbassin heißt, der Flüssigkeitsstand war irgendwann voll. Der Soldat unteren Dienstgrades oder der missgebaut hatte, musste im Friedensfall dann dieses Behältnis dann auf eine Holzlore stellen und dann entsprechend außerhalb des Forts an einer Entsorgungsstation entsorgen. Sprich, in die Elbe kippen und dann durch den Elbstrom wurde es entsorgt. Ja, aber im Einsatzfall, wo man hier ganz autark lebte, was passierte dann damit? Ich gehe hier nicht mehr schwimmen. Was passiert dann? Ja, nee. Und verschossen haben wir es auch nicht, das ist eklig. Abgefackelt? Genau. Also es ist so, diese Soldaten haben dann dieses Bassin mitgenommen, hinter das Lampenhaus, mit Petroleum aufgefüllt, angezündet. Unter der stetigen Rühren haben sie es verbrannt. Die Hygiene hier in den Gebäuden war oberste Priorität. Kolibakterien konnten innerhalb von 2 Tagen das Fort lahmlegen. Und so war es. Daraus resultiert aber was. Wenn Sie mal hinschauen, eine große graue Fläche. Dort wurde 87 ein weiteres Gebäude gebaut. In der Tiefe wie das Kopfsteinpflaster, in der Fläche wie die graue Fläche, dort wurde die Friedenslatrine gebaut. Mit einem erstmalig festen Wasseranschluss zur Fähr- und Entsorgung. Und somit wurde hier dann unter humanitären Bedingungen der Waschgang und der Toilettengang verrichtet. Wann war das? Friedens, 87 in etwa. Wir haben 87 einen Wasseranschluss gekriegt, ja. Aus Hygienebedingungen dann die Soldaten ausquartiert und somit auch eine Latrine. Friedenslatrine hat den Frieden ins Fort gebracht. Es war human, ne? Besser für die Soldaten. Mhm. Haben wir Fragen? Wir verlegen weiter in die Sonne. Die ersten Beschwerden kamen ja schon. Du hörst auch eine Sonne weg, ne? Ja. Hier konnte man rumrollern, ja? Ja, hier konnte man mit dem Geschütz nur herrollern. 4 ja? Stück an der Zahl, obwohl wir unten auf Verzeichnung nur 3 haben. Ah ja. Oh, was da liegt, ist ja eher ein Schiffsgeschütz, ne? Das ist ein Schiffsgeschütz, ja. Fundware hier. Ja, es war die erste provisorische Befestigung von Napoleon hier. Die Geschützbatterien waren eigentlich Schiffsgeschütze, die aufgestellt worden sind. Ne? Ja, jetzt sind wir hier auf dem Kanonenwall, linke Traverse. Das heißt, hier standen Küstengeschütze, 4 Stück. Auf der Zeichnung hatte ich das schon angesprochen, da sind nur 3 abgebildet, aber man sieht ja sehr gut, dass hier 4 Geschütze standen. Das, was hier auf dem Boden abgebildet ist, das sind Granitbögen, die dazu dienten, das Geschütz in der Seite auszurichten. In den Bögen selber sind noch kleine Nuten drin, wo das Geschütz entsprechend dann arretiert worden ist. Zwischen den Nuten war noch eine Feineinstellung möglich am Geschütz selber auf der Lafette. Und hier sollten dann Schiffe nicht direkt auf hoher See bekämpft werden, sondern Schiffe, die hier an Land wollten und feindliches Personal absetzen wollten, im Küstenbereich. Wenn wir hier einmal schauen, Rasenbewuchs haben wir damals nicht gehabt, auch keine Bäume. Das heißt, das Geschütz stand ungefähr 1 Meter Höhe, das Rohr ragte hier raus und somit wurde hier der Küstenbereich Richtung Dunen gesichert. Kaliber 12 bis 15 cm, auch in den Entwicklungsphasen unterschiedlich immer wieder, haben die ihre Aufgabe hier wahrgenommen. In Verbindung mit den 10 Geschützen hier war es eine sehr, sehr große Abschreckung, was dazu führte, dass hier im Ersten Weltkrieg also nicht so viel los war. Nichtsdestotrotz, Ende Erster Weltkrieg wurden wir durch englische Alliierte aufgenommen. Man musste die Waffen niederlegen und jetzt war natürlich die Frage, was passierte mit diesem Bau? Warum ist er überhaupt noch existent und nicht so gesprengt wie viele, viele andere Bauten? Was meinen Sie, was hat dazu beigetragen? Massivität. Massivität könnte durchaus sein, ja. Zivilisten? Aber im Schwerpunkt waren die Friedensverträge von Versailles. Die Friedensverträge sagten dann ja aus, wie es denn weitergeht mit dem Land. Welche Bewaffnung durfte überhaupt durchgeführt werden? Welche Art, mit welchem Personal? Und was passiert mit den Bauten? Grundsätzlich Sprengung. Aber wenn der Bau gleichzeitig einer anderen Funktion gut war, und zwar hier war es der Küstenschutz, es war ein Teil der Deichanlage, dann durfte der Bau bestehen bleiben. Es mussten nur die waffenadaptionsfähigen Anlagen, sprich die Lafetten, Türme, Richtwerte und so weiter, gesprengt werden. Und somit war der Bau von der Gruppsinstanz hier noch existent. Und wir haben hier einen Weltwirtschaftsweg gehabt, die Elbe, die war zu sichern, damit wirtschaftlicher Aufschwung auch durchgeführt werden konnte. Und somit fand hier ziemlich schnell eine Bewaffnung wieder statt mit festem Personal. Kein militärisches Personal, sowas wie Polizei, Zollbehörde. Und dann in dem weiteren Verlauf, in Vorbereitung auf den Zweiten Weltkrieg, wurde eine weitere Armierung, Deckenerhöhung, man hat eine Wehrmachtsbaracke gebaut und man hat dann aufgrund des anderen Bedrohungspotenzial, und zwar Flugzeuge, hier Geschütze aufgebaut. Es wurde aufgestellt, eine Marine-Flakabteilung, 214, erste Kompanie, eine von 6 Schießenden hier im Küstenbereich mit 4 Geschütztürmen, wie wir sie hier sehen. Ein Geschützturm war rechts an der Baracke, ein Geschützturm links, ein dritter Geschützturm stand hier, wo wir jetzt draufstehen, der wurde dann gesprengt. Und der vierte befand sich auf einem Gebäude, der hier an sich auf dieser Schräge noch aufgestellt war. Diese 4 Geschütze hießen Jade, Weser, Ems, Elbe, die regionalen Flüsse hier. Und so wurden sie auch in der militärischen Führung angesprochen, im Gefechtsdienst. Wie das denn alles stattfand und so weiter, würde ich gerne mit Ihnen mal anschauen, durchsprechen in der Wehrmachtsbaracke selber. Dazu gehen wir jetzt gleich da einmal rum. Im Innenhof allerdings, da lassen Sie den Blick mal aufschweifen, da haben wir eine riesengroße rote Granitfläche, rund, ein bisschen abgekapselt. Dort stand dann dieser Artillerieturm, der Leitstand, mit dem Entfernungsmesser, den Sie ja im Kopf behalten sollten, wo Sie noch dann sagen, oh Mensch, toll. Da stand dieser Turm, der genauso hoch war wie die Wehrmachtsbaracke und obendrauf war der Entfernungsmesser und 2 weitere Apparaturen, die eigentlich für den Gefechtsdienst hier hauptverantwortlich waren, für die Geschütze. Warum, wieso, das gucken wir uns jetzt mal an. Andreas, herzlich willkommen. Ja, wir sind jetzt hier in der Wehrmachtsbaracke. Für die damalige Zeit ein typischer Luftwaffenbau, sprich wir haben in einem Längsgebäude einen seitlichen Haupteingang mit einem mittleren Flur. Der beherbergt also Geschützbesatzung für 2 Geschütze, auch wieder gespiegelt. Wir sind jetzt gerade in dem linken Geschütz mit dem Zugang aus diesen Räumlichkeiten zum Geschütz hin. Schlafräumlichkeiten für das Geschützpersonal hier, sowie der Zugführer auf der linken Seite. Und hier dann der Lebensmittelraum, Lagerraum, Essensraum. Hier wurde also die hauptsächliche Zeit verbracht. Wenn ich jetzt ganze Zeit über das Personal spreche, was meinen Sie, wie viel Personal hatten wir denn hier im Zweiten Weltkrieg? Na, geschätzt? Was meinen Sie? Immer noch 200, 300. Nee. Wir sprechen hier von ca. 100 bis 125 militärischen Personal. Das wäre ich richtig. Und jetzt muss ich ganz kurz einen Break machen. Kleine Anekdote vom letzten Jahr, damit Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Ich habe eine Gruppe gehabt, so wie Sie auch, begrüßt und sage in den letzten Worten, wir verlegen Richtung Deich. Und dann stellt sich mir ein älterer Herr entgegen, der war bestimmt so 83, 84, schaute mich an und sagte, ich bin Fregattenkapitän sowieso, den Nebennamen habe ich nicht mehr. Ich erwarte Großes von Ihnen. Ich mag Leistungsdruck, aber ich hoffe, ich werde Ihren Erwartungen gewahr. Wir gehen los, im ersten Raum ist der Mann weg. Ich in der Verantwortung, musste erst mal gucken gehen, habe ihn gefunden, ist der Mensch, sag ich, alles gut bei Ihnen? Ja, machen Sie weiter. Die Gruppe, so wie sie jetzt auch so hihi und hat so eine Eigendynamik dann erfahren, sich da ein bisschen lustig zu machen. Wir sind in dem Scheinwerferstand, der Mann schon wieder weg, es wiederholte sich, ich musste zurück, der war an der Wendeltreppe drin, ich sage, Mensch, bleiben Sie bitte bei uns. Ja, ging mir mit zur Gruppe, schaute die Gruppe an, schaute mich an und sagte, heute jährt sich der Todestag meiner Mutter. Machen Sie weiter. Schon ein bisschen komisch. Ich habe vielleicht irgendwas Verkehrtes gesagt. Sagen Sie mir das. Ich bin ein Norddeutscher. Ich darf das grundsätzlich, aber das muss ja nicht sein. Wir sind weiter. Wir sind hier oben. Der Mann ist schon wieder weg. Dort hinten im Raum drin. Also warten Sie. Ich sag, guter Mann, kommen Sie bitte mit. Guck. Ist ja nicht mehr so rüstig. Mit Tränen im Gesicht guckt aufs Bild und sagt, da ist meine Mutter. Ich natürlich nicht ganz so empathielos, war natürlich ein bisschen betrübt. Ich sage, okay. Ja, sagt er, machen Sie weiter. Auf was will ich hinaus? Zu der Zeit waren ja nicht nur Soldaten. Die waren Flakhelferinnen. 25 Frauen aus der BDM rausrekrutiert oder aus der Schule. Geistig viel flexibler und eingesetzt, und jetzt bin ich bei Ihnen, mit dem Entfernungsmesser auf dem Artilleriestand. Und Entscheider und Lenker des Gefechts. So war es. Aha. Warum, wieso, weshalb? Das schauen wir uns jetzt mal draußen am Geschütz an. Kommen Sie mit. Ja. Ich sag's nur vorher, weil für große Menschen noch schwieriger als für kleine. Ich meine, genau das war's jetzt. Ne? Aber es war nicht Gott, es war nur. Ja, ich sag's noch. Ich sag's weiter und. Ja, und hau selber gegen. Ausmessen. Ich hab's gedacht, bin ich gegengelaufen. Was? Ja, gehen Sie ich ruhig, nicht. Gehen Sie mal rum, damit alle durchkommen. Ich nicht. Ich bin nicht gegengelaufen. Schlimmer, schlimmer, schlimmer. Ich bin hier, schlimmer. Sind Sie körperlich fit? Nicht so ganz, nicht aber so es geht. Sie machen ja, darf man mit uns. Ich brauche einen Richtschützen. Mein linkes Bein ist kaputt. Ah, Richtschütze? Ich war mal Richtkanonier, ja. Ah, K2, okay, rechte Seite aufsitzen. Marsch, marsch. Ach Gottchen. Ja, ja. Blick da raus. Na. Was? Das war der Auftrag. Ich wollte schießen. Ich wollte schießen. Dann noch mein Sitz dazu vergeben. Wer möchte? Sitzknöpfe drücken. Munition auf. Hat er ja gehört? Ja? Na komm, los. Ja, was schießt denn? Hm? Was schießt denn? Ich sehe im Moment nichts. Ach so, ist kein Schiff da? Hm? Kein Schiff da? Ja, das ist, na, was Kleines, aber das lief damals, glaube ich, ja, was anders. Sind alle da? Ja, also jetzt sind wir hier in einem Geschützturm. Ah, nee, da fehlt einmal. Grundsätzlich, wenn wir über den Turm selber sprechen, der Turm befand sich natürlich auf einer Betonmauer, 90 cm Stahlbeton, hier mit einer Gleitschiene, das heißt mit der Mauer, bildet das hier einen geschlossenen Raum. Der Turm selber, drehbar mit der Drehlafette, war in der Seite und in der Höhe verstellbar durch unsere Richtschützen K1, K2. Der Turm selber, Stahlplatten zusammengeschweißt, aus der Luft erkennbar wie eine Schildkröte. Daraus resultiert auch die Bezeichnung Schildkrötenpanzerung. War auch so auf Schiffen oder auf Kampfpanzern. Eigentlich war es nur die Bezeichnung für dieses Zusammensetzen der Stahlplatten. Hier ein Kaliber von 10,5 cm, allerdings erst im zweiten Verlauf des Krieges. In der ersten Zeit hat man hier noch 8,8 cm gehabt, die 8,8er mit einem Stahlkäfig und Tarnnetzen versehen. Hier also schon in einer gesicherten Form vor Luftangriff mit einer Stahlpanzerung. Ja, Geschützbesatzung, ein Geschützführer hier an der rechten Seite mit Periskop und Verbindung zum Leitstand. Zwei Richtschützen K1, K2 für das seitliche Richten des Geschützes, also das Drehen sowie das Drehen des Rohres in Höhe. Zwei Munitionskanoniere mindestens hier hinten mit dem Zugang zum Munitionsraum, wo 50 Schuss Munition bevorratet wurden in dem entsprechenden Kaliber. So war das Geschütz vorbereitet. Grundsätzlich Einsatzbereit. Das Personal in der Wehrmachtsbaracke untergebracht mit einer mitgebrachten Kartoffelsuppe am Tisch gerade am Essen. Und jetzt kam's. Der Leitstand da unten, die große Fläche, ein Betonpodest mit diesem Entfernungsmesser obendrauf, ein weiteres Gerät, ein Hörtrichtergerät, sorgte dafür dann, entweder alleine oder im Verbund mit der anderen Kompanie, für Aufklärung und Gefechtsführung. Dort waren unsere Frauen, die dann entsprechende Aufträge zum Feuern generiert haben. Wie ist das gelaufen? Was ist passiert? Die Soldaten, die ihre Suppe essen, unterstanden dann der Führung des Artilleriestandes, die dann einen Fliegenverband aufgeklärt haben und jetzt die Alarmierung ausrufen. Alarm, Alarm, Geschützbesatzung austreten. Somit sind die Soldaten, so wie wir alle gerade, über den Gang hier zum Geschütz, auf das Geschütz rauf, die Funktion sichergestellt haben, Seite, Höhe bewegt, Waffenanlage, Verschlusssystem durch die Munitionskanoniere, die Munition geprüft, schon in Vorbereitung an das Geschütz gestellt und somit dann auf die weiteren Befehle gewartet. Alle Geschütze, alle vier. Die Frauen auf dem Leitstand, selber aufgeklärt von dem fliegenden Verband, haben dann mit ihrem Entfernungsmesser diesen Verband aufgeklärt. Entschieden, der Verband ist so weit weg, über ein Strichplattensystem konnte man errechnen, wo befindet sich der Verband, wie schnell fliegt er und wie weit kann ich ausrechnen, ist der fliegende Verband wann. Und wann muss ich schießen, damit meine Munition in 40 oder 50 Sekunden, wenn sie detoniert, die Flugzeuge beschädigt. Das haben die Frauen gemacht, mit dem Rechensystem ganz schnell. Und haben das übertragen an das Geschütz oder an alle Geschütze. Und zwar links und rechts von diesen Soldaten haben wir Zeigeinstrumente. Das sind solche Apparaturen mit zwei Rundinstrumenten drin, eine grobe Stricheinteilung auf 360 Grad, eine feine. Jeweilig mit Zeigern bestückt, zwei Stück an der Zahl. Und jetzt sind die Zeiger am Wandern gewesen, weil die Frauen das eingestellt haben, Rechner. Die große und die kleine Einteilung. Und der jeweilig zweite Zeiger hat sich dann verstellt, als die Soldaten den Turm bewegt haben. Das heißt, der zweite Zeiger musste deckungsgleich gemacht werden mit dem ersten Zeiger. Und somit war das Geschütz dahingehend ausgerichtet, wie die Frauen das errechnet haben. Jetzt musste die Munition noch eingestellt werden. Die Munition hat keinen Bodenzünder mehr gehabt, sondern einen Zünder in der Spitze drin, eine Stoppuhr, und die musste eingestellt werden. Mit einer Tempiermaschine. Also eine Maschine, die die Stoppuhr aufgedreht hat und dann entsprechend die Stoppuhr gestartet und die jetzt hochfährt. Dazu gab es eine Maschine. Die Soldaten haben nichts alleine gemacht. Die Munition genommen, in die Apparatur eingesteckt, bestätigt. Und da war hier ein Automatismus hin, hat das Ding aufgezogen. Und vorgegeben, 30 Sekunden Abstart. Grüne Lampe, bestätigt, Munition rein, Geschützführer hat gesagt, gefechtsbereit. Haben die mit der Hand da die Munition rein, die schoben oder wie? Von Hand, erstmal von Hand, ja. Solche Kartuschen, ne? Ja. So, und jetzt war es so, alle vier Geschütze haben Gefechtsbereitschaft gemeldet, alle waren ausgerichtet und die Frauen haben jetzt gesagt, Feuerzusammenfassung in 3, 2, 1, Feuer. Alle vier Geschütze haben geschossen. Im günstigsten Fall hat man nur einen Schuss gehört, aber vier Geschütze haben geschossen. Schusskadenz 16 Schuss die Minute. Also im günstigsten Fall 16 Schuss von dem Fort mal 4 hochgerechnet. Mal 6 Kompanien. Das heißt, wesentlich mehr Sprenglast hat in einer Aufteilung in der Luft einen Bombenteppich abgebildet, wo der fliegende Verband reinfliegt. Und dann entsprechend auch dort hier die Beschädigung hervorruft. Die Schusskorrektur wurde dann nachkorrigiert. Es wurde neu geschossen, 16 Schuss hintereinander, beziehungsweise nach 2,5 Minuten war der eigentliche Einsatz dann zu Ende. Die fliegenden Verbände bekämpft, abgestürzt oder halt weggeflogen, im ungünstigsten Fall. 3 Wochen nachdem die Engländer im Krieg eingetreten sind, wurde hier der erste Wellington-Bomber abgeschossen. Im gesamten Kriegsverlauf hier von dieser Kompanie 13 Flugzeuge. Im Gesamt der Kompanien, wie viele abgeschossen worden sind, viel später in Angriff gekommen. Das kann man nicht ganz genau nachvollziehen. Haben Sie grundsätzlich Fragen? Nicht zu spät waren. Also ich meine, wenn das ja Zeitfakt war, ja. Die können sich ja mal vertun, da kriegen das da oben nicht per Hand so schnell rein. Stellen Sie Ihr Licht nicht schlechter, damit es ist. Die haben keine Fehler gemacht. Okay. Nein, das war also sehr effektiv in der Berechnung her. Ja. Die haben eine gute Maschinerie gehabt und die haben einen guten Rechtssystem gehabt. Und die Frauen waren sehr flexibel, das ist einfach so. Ja, deswegen sage ich ja, also wenn es jetzt zu langsam dauert. Also grundsätzlich, halten wir mal fest. Der zweite Zeiger folgt dem ersten Zeiger. Das Geschütz folgt dem Leitstand. Die Männer folgen den Frauen, wir im wahren Leben auch. Haben Sie noch Fragen? Dann gehen wir jetzt wieder zurück in den Raum, einmal raus, weil ich glaube, die nächsten wollen rein. Was Sie wollen, raus, links rum. Ja? So, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Das musst du selber sehen. Naja, es muss ja immer einen geben, der Wache hält. Ne? Ja, dann mache ich das. Ne? Tschüss. Das Ganze für die nächsten auch noch mal zeigen. Was? Nichts zeige ich. Geht's ja. Ja, klar geht das. Der andere Kollege auch. Ach ja. Draußen das drin ist einfacher, ne? Ja, unsere Haubitze damals, die stand am Boden, da musste ich nicht raufklettern. Ram bam. Ich war neugierig. Boah, die Mücken machen mich fertig, ey. Aber wenn die da, die haben da nichts gesehen. Die haben einfach nur. Die haben nur das gemacht, was gesagt worden ist. Es ist so. Ja. die Geschütze können natürlich auch ein direktes Richten machen. Ja. Das heißt, wir können vorne die Klappen aufmachen, man hat ein Periskop gehabt, der Geschützführer konnte selber das Geschütz führen. Ja. Aber es war ja so, dass die Flugzeuge in der Höhe von ca. 5-6 Kilometern geflogen sind, von links nach rechts kommen. Ja. Dieses Geschütz in einer Auslage von 45 Grad, also das Rohr, wenn es 45 Grad ist, hat eine Schussweite gehabt von 17 Kilometer. Wenn das Rohr 80 Grad hochgestellt war, konnte es eine Höhe von 12 Kilometer erreichen. Aber es musste immer der fliegende Verband in die Munition gehen. In dem Moment musste dann immer der Leitstand das machen. Ja, klar, logisch. Sind die dann aus den Sendeltreffen da immer hochgekommen? Ja, da kommen wir jetzt zu und da gehen wir nachher noch rein. Okay. Sorry, ich war zu schnell. Da können wir rumsaugen, wenn wir geschossen haben. Ja, ja. Also, es ist ja so, wenn man im geschlossenen Raum ist und man hat den Druck im Raum, das ist sehr, sehr prägnant. Ja, der Knall selber, das geht eigentlich, weil der Knall geht durch das Rohr nach draußen raus. Aber der Druck selber, der war da. Und früher gab es ja nur Watte und Wachs. Ja, ja, nee. Genauso wie hier auch. Hier war es halt freistehend, das ging dann noch. Also ging dann noch. Also wenn ich eine Panzerhaubitze nehme, M109, wir sind im direkten Richten und ich stehe mit dem Fahrzeug auf 20 Meter Entfernung dahinter, dann weiß ich mit einer offenen Luke, wenn die schießen, ist meine Frontscheibe kaputt. Auf 20 Meter Entfernung. Dazu gibt es halt Sicherheitsbereiche. Ja, jetzt sind wir hier. Hier befand sich eigentlich so ein Geschütz, 28 cm. Jetzt muss man sich vorstellen, das Rohr eigentlich über die Brüstung hinausschauend. Hier ist die letzte Arretierung des Granitbogens. Das heißt, das Geschütz war bis hierhin, was für ein Volumen, was für eine Masse das eigentlich war, mit einem Schienensystem verbunden zur Traverse, dann für die Munitionszufuhr. Zuerst musste das Personal raus, dann mit einem Schienensystem wurde hier das Geschütz versorgt. Im Zweiten Weltkrieg ein Betonhäuschen, Betonwände mit dem Geschütz oben drauf, dann der Zugang, so wie wir es gerade eben links hatten, wurde hier im Zweiten Weltkrieg Luftziele bekämpft. Und auch hier war es dann wieder so, am Ende des Krieges, Englisch-Alliierte haben uns aufgenommen, wir mussten die Waffen niederlegen und dann gab es die Friedensverträge der Alliierten. Wie wurde die Region wieder aufgebaut, was passierte, der Bau konnte bestehen bleiben, Deichschutz, Küstenschutz, waffenadaptionsfähige Anlagen, wie zum Beispiel der Artillerieturm wurde gesprengt, die Apparatur hier der Türme wurde gesprengt, das Gebäude auf dieser Schrägen, eine Waffenaufnahme musste gesprengt werden. Das heißt also, das Gebäude ist wieder aus denselben Gründen so existent, bis auf die waffenfähigen Anlagen, auch aus dem Außenbereich. Und somit kamen die Gewerbe hier rein nach der Demilitarisierung der Minen. Unten die Schlossereien und die Gießereien haben wir gesehen. Hier oben dann Jugendherberge, DJH-Verband ist 100 Jahre alt, aber nach Kriegsende war die erste norddeutsche Jugendherberge drin. In der Stabsversorgungsbaracke hatten wir Flüchtlingsfamilien untergebracht und somit war hier sehr, sehr viel Betrieb bis 1968. Dann sind alle raus, hier wurde die Anlage zugemacht, großer Zaun drumherum und die Stadt Cuxhaven hat dann irgendwann gesagt, Mensch, wir haben doch aufstrebenden Tourismus, wir können doch die Anlage kaufen, ist ja eine Bundesanstalt hier. Und dann eine Hotelanlage daraus machen, Spielothek und so weiter. Wir haben aus dem Rat jemanden losgeschickt mit dem Auftrag, die Anlage zu kaufen und einen vom Staatshochbauamt hierher, um einmal zu prüfen, was kann man hier machen, bautechnisch. Und vereinfacht gesagt, der Erste kam wieder mit einem Kaufvertrag von 1 Euro der Anlage. Alle haben sich gefreut und dann kam der Mann vom Staatshochbauamt und sagte, kalkulatorisch mal, was ihr denn in Hand nehmen müsst, um das überhaupt begehbar zu machen, bevor ihr überhaupt eine Hotelanlage drüber nachdenkt. Katastrophal. Die Stadt Cuxhaven hat es der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben, was für ein Fiasko da gelaufen ist, hat den Zaun einfach weiter drum gelassen und hat dann gesagt, wir sind ganz leise. Das heißt also, ab 1971 war das die Grundsteinlegung für uns, der größte Abenteuerspielplatz von Cuxhaven. Denn wir im zarten Alter, nachher von 5-6 Jahren, sind alle mit dem Fahrrad hierher gefahren, über den Zaun rübergesprungen oder unten durchgekrabbelt und haben hier unsere Jugendzeit verbracht. Und wenn ich Führung habe, so wie Sie, mit Cuxhavenern dabei, dann kommt immer einer mit dem Ellbogen, weiß noch früher, Räuber und Gendarmen und alles, was dazugehört, bis 1992. Denn das Amt für Denkmalpflege Niedersachsens hat gesagt, das ist ein haltungswürdiger Bau, denkmalgeschützt. Und somit stand der Stadt Cuxhaven mehr Geld zur Verfügung. Antrag gestellt, 6,5 Millionen Fördergelder aus dem EU-Fonds, 600.000 aus dem eigenen Steuersäckel. Also so rund 7 Millionen sind hier eingeflossen, um das nur in den Zustand zu bringen, wie es jetzt ist. Damals noch trocken, aber keine Bausubstanz, dass man drin wohnen konnte oder sonst irgendwas. Also kann man sich vorstellen, was dann 1970 eigentlich so los war mit Geld. Ja, aber dann fand die gewerbliche Nutzung statt. Es fanden hier kleine Konzerte statt, draußen mittelalterliche Märkte im Innenhof. Ein Deichbrand ist, glaube ich, ein Begriff, ne? Open Air Festival mit 60.000 Personen. Die haben hier angefangen. 500 Personen, kleine Bühne innen drin, 300 an Cuxhavener, 200 an Auswärtige für 2 Jahre und dann sind die auch raus. Das Einzige, was seitdem jede Woche stattfindet, sind unsere Führungen. In welcher Form sich das dann ausgestaltet war, dann dem jeweiligen Führer überlassen. Ich glaube, ich bin mittlerweile der Einzige, der weit über 2 Stunden braucht. Das ist aber auch dem geschuldet, dass ich auch viel Cuxhavener Geschichte mache. Denn auch was hier stattfand, fand auch draußen statt. In dem Waldstück, wo das Marienobservatorium war und die Friedenspulverfabrik, wurde übernommen von einem Reeder von uns, Franz Mützefeld. Hat Schiffe produziert, nach Kriegsende ist er enteignet worden. Die Schiffe sind umgebaut worden zu Minensuchbooten. Im Museum Windstärke 10 in Cuxhaven ist eine Abteilung extra für Minensuchboote. Und er durfte dann Stahllieferungen machen nach Amerika und brachte sich dann eine weitere Handelslizenz mit unter Mitwirkung einer sehr prominenten Person. Diese Handelslizenz führte er aus, ebenfalls in dem Waldstück, in der alten Friedenspulverfabrik. Er füllte dort Coca-Cola ab. Und die prominente Person, die das realisiert hat, was meinen Sie, wer das war? Den Älteren auf jeden Fall bekannt. Aus sportlicher Sicht. Max Schmeling. Max Schmeling war ja nicht nur Weltmeister, er wäre natürlich in erster Linie Handelsbetreiber. Er hatte schon Coca-Cola in Hamburg, war Aneigner und hat dann durch Chinchilla Farm und durch den Handel den Franz Mützefeld kennengelernt und gesagt, ich helfe dir, ich darf meine Anlage nicht weiter betreiben, ich helfe dir hier beim Aufbau. Es gibt also Bilder, wo er sagt, mit Coca-Cola werde ich Weltmeister oder bin ich Weltmeister geworden. Es gibt aber auch Bilder, wo er sagt, Coca-Cola und Hering gehört zusammen. Die Firma ist heute noch existent, über Zeben, über die Ländereien nach Bremen und jetzt in irgendeiner Großabfüllfabrik mit integriert. Aber hier auch im Regionalbereich hat sich dann sehr viel getan. Ich würde jetzt ganz kurz mit Ihnen auf die Aussichtsplattform gehen und da einmal zeigen, warum im Ersten Weltkrieg hier nichts stattgefunden hat. Dem Unikat, die große Schraube, die da steht, dazu gehört der Schiffsrumpf, der beim Windstärke 10 ist, ein Fischkutter Elsfleet aus Elsfleet, der untergegangen ist. Und von diesem Schiff ist diese Schraube und dieses Schiff hat auch, die sind alle gestorben, als man das Schiff geborgen hat, hat man den Talisman vom Kapitän unter dem Schiffsrumpf gefunden. Das gehört dazu. Erinnere, die Schraube kommt ja aus der hohen Luft, nicht? Die Gaststätte sagt Ihnen ja was, da war die ja, ja vorher positioniert. Ja. Sie meinen aber jetzt direkt beim Restaurant und nicht auf der Seite Museum, ne? Nein. Ja, okay. Haben Sie da irgendwie einen Ansprechpartner zu dem? Zu dem Museum? Ja. Ja. Ja. Da können Sie, das Museum selber würde ich nicht nehmen, ich würde dann nehmen... Ich sag mal, diesen kleinen Verein, denn der ja, hat Förderverein Fischereigeschichte ist es. Ja, der muss das sein. Die waren früher, glaube ich, in Stickenbüttel, sind die das? Oder? Nein, das ist ein Wrackmuseum gewesen. Aus dem Wrackmuseum genau ist es Windstärke 10 geworden. Aha. Und im Unikat war früher... die ja, Fördergesellschaft, genau. Fischereigesellschaft. Genau. Das ist mein Vater zweiter Vorsitzender. Ja. Ja, natürlich. Die gehören nämlich alle zusammen. Kann ich gleich eine Bitte an. Ich vermute, dass ich in der Jugendherberge hier geschlafen habe. Ist nicht Ihr Ernst? Also, da, darf ich Sie mal alle bitten? Ist das Ihr Ernst? Ja, ja. Wir sind von Hörnum mit dem Schiff hier in Cuxhaven, sind wir an Land und haben hier geschlafen. Aber ich konnte mich jetzt nicht erinnern, wo. Ja. Aber wenn die hier war, dann sind wir hier gewesen. Also, hier haben wir an sich immer die Position, also erstmal Cuxhavens schönste Aussichtsplattform hier. Zweitens kann man hier sehr gut dann erklären, warum hier nichts stattgefunden hat. Bevor ich das mache, bin ich gerade angesprochen worden. Ich habe hier tatsächlich noch einen Zeitzeugen aus der Nachkriegszeit, der hier in den Anfängen der Jugendherberge geschlafen hat. Also immer wieder interessant. Und da haken wir gleich nochmal nach, wir tauschen mal die Adressen aus. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn wir einmal den Blick auf die Elbe rausschicken, linksseitig von der Kugelbake ist Nordsee, rechtsseitig die Elbe. Ungefähr die Einlaufgrenze ist Höhe Kugelbake Richtung Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ungefähr 10 Kilometer weg. Das heißt, unsere Geschütze, die hier standen, konnten bis zur Landesgrenze rausschießen. Sehr, sehr treffergenau. Aber unsere eigentliche Distanz, die wir hier wahrnehmen mussten, ist die Distanz zwischen den Seemarkierungen, grün und rot. Das heißt eigentlich die Schiffsstraße mit 4 Schiffe mit der entsprechenden Tiefgang. Ab der roten Markierung Richtung Schleswig-Holstein, dort waren 100-fach unsere Ankertauminen ausgelegt. Das heißt, da war ein Durchkommen sehr, sehr schwierig für Gefechtsschiffe. Und von der grünen Markierung Richtung Kugelbake haben wir Netzsperren gehabt. Das waren Fischernetze, die an den Betonklötzen, die dort als Damm aufgestellt waren, zu Wasser gelassen wurden. Die Fischernetze haben sich bei Flut aufgestellt und wären dann in der Schraube dann hätten sie verfangen und wären das Schiff manövrierunfähig gewesen. Das heißt also, eigentlich war es nur diese Strecke zwischen der grünen und roten Markierung, die für Militärschiffe passierbar war. zu Kriegszeiten waren die Markierungen natürlich nicht da. Man wusste, dass Minen da sind, man wusste, dass Netzsperren sind. Das heißt, die Schiffe mussten entsprechend langsam fahren. Leider ist mein Kollege jetzt gerade nicht hier mit dem Schiff. Das heißt, wir müssen uns jetzt einfach vorstellen, dass ein langsam fahrendes Schiff hier kommt und unsere Geschütze natürlich gefechtsbereit hier stehen. Und somit wäre jedes Schiff natürlich ein gefundenes Fressen für diese Geschützbesatzung gewesen. Dementsprechend wurden 5 Geschütze abgebaut, 5 zur Abschreckung hier stehen geblieben, weil hier kein feindliches Schiff hergekommen ist. Seekrieg hat stattgefunden vor Helgoland, vor Neuwerk, ganz, ganz schrecklich, ganz schlimm. Hier ist nicht ein feindliches Schiff hergefahren. Deswegen hat hier auch kein Bombardement, wie wir es so kennen, stattgefunden. Anders wie im Ersten Weltkrieg. Wir haben dort die Geschütze gehabt, Luftziele bekämpft. Jetzt wurde ich immer ständig gefragt, ist das Fort angegriffen worden? Grundsätzlich sind englische Alliierten über die Westküste Deutschlands reingeflogen, haben ihr Bombardement vollzogen, Produktionsstätten angegriffen oder Truppenteile angegriffen und sind dann über den nördlichen Teil Dresdens rausgeflogen. Über Dresden hat man dann gesagt, Restmunition abwerfen, damit die Flugzeuge leichter sind, mit dem Resttreibstoff zurückkommen. Deswegen ist Dresden auch massiv bombardiert worden. Es gab aber keine Navigationspunkte. Das heißt, die einzige Navigationsstrecke war die Elbe. Das heißt, man ist dann der Elbe in Richtung rausgeflogen und kam hier entlang raus. Das heißt, wenn die Flugzeuge noch Munition hatten, sind sie dann über Cuxhaven geflogen und haben die Stadt Cuxhaven bombardiert. Weil wir haben in Cuxhaven, Hafengebiet, die größte Fleischerei gehabt. Wir haben Lebensmittel für bis nach Hamburg und bis nach Bremen produziert. Das heißt, Versorgungsstrecken sind bombardiert worden oder logistische Einrichtungen. Das Fort selber wusste jeder, was hier ist. Der Gefahr war man sich bewusst. Man ist dann drumherum geflogen, beziehungsweise man hat die Gefahr in Kauf genommen. So ist das gewesen. Haben Sie Fragen? Ich habe nur noch mal eine Frage, wo war das hier, der Scheinwerfer? Wo ist der nochmal rausgekommen hier? Kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. 2 Füße darauf, 4 festhalten und da unten runter gucken. Also, okay. Ja, alles klar. Weiter das wächst hier, ständig alles zu. Also hier haben wir so diese Mittelachse, Kapitaltraverse, ballistische Gründe also, gebaut, Scheinwerferstand und davor ist die Spitzgrabenwehr, die dann so in den Deich reingeht. Ah, okay. Das ist die Abdeckung, die man sieht. Ne? Genau, ja, genau. Ja, ja. Ab 1,86 Meter kann man das noch sehen. Ja, okay. Ja. So bei mir ist es grenzwertig, ich muss dann schon ein bisschen hüpfen. Haben Sie noch Fragen? Da hinten wird ja jetzt aufgeschüttet mit Steinen. Hat das eine Bewandtnis, damit man Land gewinnen will? Oder, nein. Oder nur gegen. Ich gehe nochmal zurück. 1870, Bauanfang. Viele Steine aus Stade, die hierher geschleppt worden sind, mit. Pferdekutschen sind dann auch mit Schiffen hier transportiert worden in ein noch nicht existentes Hafenbecken. Daraus resultierte hier ein Steinehafen zur Anlieferung für das Fort. Daraus entwickelte sich dann eine Hafenanlage, die jetzt mittlerweile von der Firma Enports, also Niedersachsen Hafenumschlag, betrieben wird. Deswegen darf da auch keiner schwimmen. Hier ist noch ein Original Steineumschlagplatz. Die werden dort abgeladen, irgendwann werden sie wieder aufgenommen. Das Hafenbecken selber darf nicht benutzt werden. Leider, man hat öfter schon gesagt, Mensch, wie kann man so ein paar Cafés machen, weil man hier ein bisschen weg ist vom Tourismus, hier stört man keinen. Wenn wir hier die Dalben sehen da vorne, nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich hier ein Fährbetrieb etabliert, also ein Fährbetrieb für den Touristen. Von hier aus zum Schwimmbad, wenn wir hier in Verlängerung den Turm sehen, da hatten wir Seebäder und von da aus ging es dann weiter direkt in den Hafen. Haben wir Fragen? Dann gehen wir jetzt mal in die Ultraverse rein. Da sind wir oben Kugelbake, ne? Da ist Coca-Cola Friedenspulverfabrik. Im Wald drin wurde Coca-Cola abgefüllt. Also das ist verrückt. Super. Verrückt. Und so sah das aus, wo jetzt Wald ist. Mhm. Ja. Ja. Gibt insgesamt nur noch 3 Bilder davon. Alles andere ist alles weg. Durch eine große Flut irgendwann weggespült worden. Ja. Also für richtig Geschichtsinteressierte müsste man eigentlich sagen, so hier kann man eine Stunde mal rumgucken, hier in dem Gebäude und so weiter, weil hier ist so viel eigentlich, gerade von den Bildern her. Und das einfach draußen noch gar nicht, dass das so ein Großflächen ist. Ne? Wenn man dann die Geschichte zusammen sieht mit Otto von Bismarck, wie das alles so gelaufen ist, warum, wieso, weshalb, ist das schon interessant, wer so Einfluss hat auf unsere Region hier, ne? Durch den Kanalbau. Ja, jetzt befinden wir uns hier an einer der Hultraversen, die Zugänge über die Wendeltreppen von den Mannschaften, immer wieder zwischen den Geschützen aufgebaut, auch wieder als ballistischer Schutz hier. Wenn wir gleich reingehen, ich leuchte ein bisschen mit der Taschenlampe, weil sich die Augen vielleicht ein bisschen an das Lichtverhältnis gewöhnen müssen. In der Traverse selber sind gleich zwei Munitionsschächte, unspektakulär, zwei Löcher im Fußboden, einer wieder im Flur, einer in dem Munitionsraum, da können wir mal durchschauen. Wenn wir die Wendeltreppe runtergehen, benutzen Sie bitte das Treppengeländer, weil die Stufen ein bisschen kleiner sind, nicht, dass Sie da auf den letzten Minuten noch runterpurzeln. Ja, ansonsten geht's weiter. Ja, hier mit der Eisenbahnschiene, ne? Deckenabstützung. Ja. Und hier ist einer dieser Munitionsschächte. Hier war eigentlich diese Apparatur zum Hochrollen eingeschwenkt. Und dieser Schacht ist unten im Flur. Ja, die Bohlen kann man jetzt noch sehen. Genau. Soll ich mal gucken? So, der andere, ja, der andere Schacht, der ist hier mit der Stahlplatte abgedeckt. Und das ist der aus dem Munitionsraum. Haben wir das schon zugemacht, damit das keiner rein muss. Das alles im Dauerlauf. Nee, mach ich nicht. Ist im Alter bin ich raus. Dauerlauf mache ich nicht mehr. Machst du nicht mehr? Mach ich nicht mehr. Ich habe ja früher die hier nochmal Luft haben, das sehe ich immer vor Augen. Auch die ganzen Steine, den ganzen Kram hier. Mann. Aber die Mücken machen mich hier fertig. Das war damals garantiert auch so, wenn du dann gerödelt hast. Ja. Die Jungs, die müssen ja zerstochen gewesen sein. Die kannten ja keinen Morgen. Mann. Ach, hier waren wir ja schon. Ja, ja, ja, waren wir. Genau. Ist noch funktionsfähig. Ja, meine Herrschaften, jetzt sind wir an der Position, wo ich die letzten Worte an Sie richten darf. Ich hoffe. Die letzten für heute, ne? Wie bitte? Die letzten Worte für heute. Die letzten Worte für heute. Ja, wenn ich nach Hause komme, habe ich kein Wort mehr. Ja. Nein, habe ich nicht gesagt. Also, ich hoffe, Sie haben ein bisschen Cuxhavener Geschichte mitgenommen. Ein bisschen politische Geschichte über Otto von Bismarck, über ein bisschen militärische Geschichte, über den Einsatz von auch Frauen an der Waffe. Und immer daran denken, der Mann folgt der Frau. Ich hoffe, Sie haben weiterhin schönen Urlaub bei schönem Wetter. Ich bedanke mich dafür. Dankeschön. Der Protokollführer sagt, okay, Stempel. Ja. Nein, Dankeschön. Das war sehr, ja? Sehr viel Engagement. Ja, ja, ich bin halt ja, ehrenamtlich hier und das mache ich aus Überzeugung. Ja, man merkt das, dass die ja. Eine ist. Alles gut. Ist ich mache das gerne, wollen wir ja. So sagen. Ne? Ja, das merkt man. Viel muss man nachlesen, auch um das überhaupt zu verstehen. Ja. Und ich habe gemerkt in meinen Führungen, dass ich besser bin, wenn ich sage 1916, als wie 28.02. 2000 ja. Sowieso ja. Und immer mit den Zahlen. Das dann schaltet man irgendwann ab. So kann ich sagen, im Jahre, das hat sich das entwickelt und das ist daraus geworden. Ja. So, finde ich für mich angenehmer zum Erzählen und auch meine Gäste sind da ein bisschen dabei. Ja? In dem Sinne, vielen Dank. Ich habe zu danken. Ja? Gut. Super. So, muss ich unterschreiben, oder? Dankeschön. Alles gut? Ja, ja natürlich. Gut, dann dürfen wir raus. Dankeschön. Ach, auf nein, doch, ist so. Feierabend. Ich bin schon seit 82 im Urlaub, regelmäßig alle paar Jahre wieder. Ja. Ich habe immer gedacht, da ist ein Hinter. Und jetzt habe ich es noch gesehen. Das ist 40 Jahre. Ja. Ja. Er will das, aber versuch's mal. Und wir machen das wirklich toll, weil sie stellen sich für die Gäste hin. Und das, was hinter mir ist. Ja, das muss man nicht sein. Das kann ich. Das kann ich. Ich bin Soldat. Ich muss vorweg. Ich muss noch? Nein, aber. Oder war? Ich bin noch aktiv 400 Tage, dann gehe ich nach 36 Dienstjahren in Pension. Ah. Ja, und das ist halt so. Ja, da braucht ihr ja ein bisschen Geld, ne, wenn ihr jetzt in Pension geht. Ja, genau. Ich werde nicht im Hungertuch nagen. Nein. Wo sind Sie stationiert? Nee, doch, ja, das oh, muss Gott, sein. Wissen, alles gut. Guter Tag. Ja, so ja, muss das sein. Sie haben ja auch. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Ja, nicht dafür, nicht dafür. Ich war mal Mustard, nicht lange, also nur Grundwehrdienst, aber eben auch in Lahnstein. Nee, ich war in Lahnstein, dritte 545, M105. Ja. Und ja, als wir gegangen sind, haben sie das Ding dicht gemacht. Ja. Und jetzt sind die Haubitzen in Norwegen. Oder damals wurden sie nach Norwegen verschifft. So ist das. Deswegen, wenn ich irgendwo eine Kanone sehe, dann muss ich halt mal streicheln. Ne? Ja. Weil ich durfte damals K1 sein und ja, war lustig. Ich habe einen Baumholder geschossen und in Grafenwöhr. Ja, sind Sie Artillerist lange Zeit, M109, Panzerhaubitzen 2000. Ja. Bin dann in der Mörserabteilung gewesen, Fallschirmjägerbataillon. Und jetzt ist meine Dienststelle eigentlich in Bayern, in Sonthofen. Ja. So, und bin also, körperlich ist man halt nicht mehr so für den Infanteriedienst und komme dann auch mehr aus der Technik raus und ich kümmere mich jetzt um Einsatzflughäfen, Richthofengeschwader, Wittmund, Wilhelmshaven, Zetel, Aurich, Munitionsdepots für die entsprechende Feuerwehr. Ja. Und seitdem bin ich auch dann regelmäßig zu Hause und habe gesagt, oh, nur zu Hause, ich möchte auch mal was zu sagen haben. Ich mache Führung. So. Sehr gut. Dankeschön. Ja, ich habe ja, wo findest du das schöner? In Bayern oder hier oben? Also ich muss mal sagen, beides hat was, auf jeden Fall. Aber mein Herz ist natürlich in Norddeutschland. Ich bin hier geboren. Danke. Ist so, ja. Aber er hat noch so die Kurve bekommen mit dem Vorsatz. Nein. Ja, das ist ja nicht alles schlecht in Bayern. Aber es ist ja so, wenn meine Dienststelle einberuft, dann organisieren wir immer 5 Tage und dann machen wir Wanderungen über irgendwelche Hütten. Boah, ich bin zerstochen. Und dann bin ich immer ganz vorne mit dabei. Ich weil nicht. Das einfach schön. Nee, weil ich bin ja zerstochen. Du warst ja dabei. Ja, mittendrin stand nur dabei. Ich wollte doch deinen Tisch nicht so früh haben. Ja, 5 Uhr. 13.000. Warte, ich glaube, da kommt einer mit dem Fahrrad, wa? Ja, wegen mir. Ja, sein Problem, ne? Soll er absteigen. Moin. Moin. In der Halbstunde Heimfahrt, weil er der Schaden schon ja, das muss schon fast wieder gehen. Wollen wir nicht aufnehmen? Ja. Nö. Ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Ja, da kann man das immer machen. Ja. Wir biegen links. Wenn du das meinst, ja, wir könnten auch daher und dann schräg, aber was soll's. Machen wir es so. Tschüss. Tschüss. Danke. Tschüss. Nee, ich hab. So, dann alles Gute. Tschüss. Ich hab hier. Im Rucksack habe ich die bestimmt Brenner, aber nicht hier. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir den gebe. Ich schalte jetzt mal aus. Wie ihr hört, kämpfe ich unter Einsatz meines Lebens für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Und mit dieser Bomben-Selbstaufopferung endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 230 vom 12.06.2025. Fotos gibt's wie meist im Blog. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Ach ja, Oberbayern im Juli irgendwann um 2010 plus minus. Es war einer dieser Julis, der mit Jahrhunderttemperaturen glänzte und aufgrund der vorherrschenden Feuchte auch mit einer Jahrhundertschwüle. Wir wohnten unterm unklimatisierten Dach, will sagen, nach der Dusche war vor der Dusche, sprich der Schweißausbruch nach dem Abtrocknen war der wärmere Schauer. Irgendwo wenige Kilometer entfernt sollte es in einem Waldstück einen hochgelobten Geocache geben, den wir ob seiner Favoritenpunkte zu finden gedachten. So parkte die Holde in der Nähe und wir verließen das wohlklimatisierte Auto. Brutal empfing uns die Sonne und brannte unbarmherzig auf uns nieder. Die wenigen Meter zum nahegelegenen Waldstück reichten aus, um die Haut spürbar austrocknen zu lassen. Dankbar traten wir daher in den Schatten der Bäume. Das Ziel, der Cache, hing unweit, sichtbar an einem Baum. Meine Holde schritt zielstrebig voran, als mein Blick auf ihre Waden fiel, die, da sie eine kurze Hose trug, gut sichtbar, aber auch irritierend unerwartet stark behaart waren. Ein ungewöhnliches Gefühl ließ darum meinen Blick auf meine ebenfalls kurz behosten Beine fallen. Kennt ihr diesen Effekt, wenn die Kamera auf das Gesicht des Protagonisten zoomt, während der Hintergrund sich schnell entfernt, dies unterlegt mit bedrohlichen Klängen? Prima, genau das. Es handelte sich nicht um spontan gewachsenes Fell, sondern hunderte Mücken. Mit einem »Raus aus dem Wald, lauf!« spurtete ich dicht gefolgt von meiner Holden auf die Straße. Die heiße Sonne brachte spontane Linderung, die Blutsauger ließen von uns ab und flohen panisch der Strahlung. Zwar hatten wir bereits einige Stiche zu verzeichnen, aber es hielt sich in Grenzen. Den Rest erledigte der Stichheiler. Bayern im Sommer. Schwitz oder stirb.